willkommen bei Liedkultur. Heute geht es um Reisen durch Westafrika. Ich hatte mir überlegt, so als Untertitel irgendwie was von Safari zu schreiben, wo man mit Safaris ja andere Dinge verbindet, nämlich dass irgendwie auf Tiere geschossen wird. Und ich glaube, so viele Tiere habt ihr nicht gesehen. Nö, nicht. Wir haben ein paar Tiere gesehen, auch ein paar größere Tiere, aber... Aber Safari heißt einfach Reise. Das kommt aus dem Arabischen, ist dann aber in den internationalen Gebrauch, glaube ich, über Swahili gekommen. Und und dann passt es natürlich, weil wir jetzt hier reisen wollen durch Westafrika. Ja, ich sitze hier mit Christian Ehrhalt, hallo. Hallo. Xwokwox bei Twitter. Und wir haben ja schon gemeinsam gepodcastet, ja. Ne? Und zwar wiederholt. Unter anderem haben wir gepodcastet über Autoschrauberei. Genau, das passt auch ein bisschen zum heutigen Podcast. Genau. Autoschrauberei Nummer 58 und direkt anschließend Nummer 59, da warst du auch dabei, da waren ja mehrere dabei, über Online-Dating. Das ist übrigens einer meiner erfolgreichsten, das interessiert die Leute. Also sehr viele Hörer. Das freut mich zu hören. Also das ist, Autoschrauberei ist halt für ein spezielles Publikum und Online-Dating irgendwie betrifft das alle. Und tatsächlich haben den sehr viele Leute gehört. Und du warst ja schon ganz am Anfang dabei. Und das ist ja sozusagen das, was wir wieder aufgreifen. Wir haben über deine Afrika-Reisen ja schon mal was gemacht, nach deiner zweiten Reise. Nee, erste. Nach deiner ersten. War die allererste. Das war die allererste. Das war Folge 21 mit dem schönen Titel Hurtig durch die Sahara. Kann ich empfehlen, also sollte man hören, wenn man das noch nicht gehört hat, auch in Ergänzung zu unserem heutigen Programm. Da sind auch ein paar Links, die ich jetzt nicht nochmal wiederhole. Da hatten wir zum Beispiel aufgelistet, was man so für GPS-Geräte nutzen kann und so. Das mache ich jetzt nicht nochmal, obwohl das natürlich eine interessante Frage ist. Also ich empfehle das. Also Nummer Folge 21. Ja, damals bist du gefahren über Südfrankreich, Spanien, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Spanien, Marokko, Mauretanien nach in den Senegal. Bis in den Senegal, genau. Genau. Und das war auch so eine Rallye, also wo es nicht um Schnellfahren ging, sondern um Zusammenfahren. Das lief unter dem Titel Dust and Diesel. Ist auch verlinkt in den Shownotes. Und darüber haben wir berichtet, da ging es wesentlich durch die Sahara natürlich und inzwischen hast du aber dein Portfolio erweitert. Ne? Wie viele Reisen hast du insgesamt gemacht? Es müssten jetzt, glaube ich, knapp 10 oder doch 10 müssten es jetzt insgesamt gewesen sein. Hauptsächlich davon natürlich weitere Teilnahmen an der Dust and Diesel Rally. Mhm. Die hat einfach ein gewisses Suchtfaktor und also da bin ich nicht nur der einzige Mehrfachwiederholungstäter, bin ich zwar mittlerweile mit, glaube ich, 8 Teilnahmen in absoluter Spitzenposition, aber mit 5 Teilnahmen sind, glaube ich, schon die nächsten auf den Fersen. Genau. Und du fährst ja jetzt auch bald wieder, ne? Ja, ich fahr jetzt genau in der Woche wieder los zu meiner 9. Teilnahme. Da mussten wir das hier ganz spontan machen. Ich bin ja mit einem Bein noch in Wien auf dem Easter Egg, aber mit dem anderen Bein schon wieder in Bamberg. Und dann haben wir das eingeschoben, weil es sonst keinen Termin mehr gegeben hätte. Das war wirklich eine ganz spontane Entscheidung. Und ja, freut mich natürlich, dass das geklappt hat und dass wir da jetzt noch was machen können. Und wir wollen uns diesmal ein bisschen nicht so sehr mit den Dingen beschäftigt, mit denen wir uns schon bei 21 beschäftigt haben, so wie man reist und so, sondern ich denke, wir werden so ein bisschen den Schwerpunkt legen auf die Länder und die neuen Erfahrungen, die du gemacht hast. Obwohl ich natürlich schon gerne ein bisschen auch nochmal über das Organisatorische sprechen möchte, weil ja dadurch, dass du dein Länderspektrum erweitert hast, natürlich auch organisatorisch die ganze Sache komplizierter geworden ist. Das weiß ich auch deshalb, weil ich mich mit um die Visa-Anträge gekümmert habe. Genau. Ja, also, fangen wir mal an. Also die letzte Reise oder gib doch mal einen Überblick, wo du überall gewesen bist. Du hast ja auch eine schöne Karte da und dann liste ich hier schon mal in den Shownotes die Länder nacheinander auf, so wie du mir sagst. Ja, also wir können eigentlich jetzt auch gleich mal kurz über die letzten beiden Reisen reden. Ja. Weil ich jetzt Reisen durch Westafrika habe ich im Januar 2018 und jetzt von Dezember auf Januar 2019 gemacht. Mhm. Also quasi unabhängig von dieser Dustin-Diesel. Ja. Und die hatten beide relativ ähnliche Strecken. Mhm. Natürlich erstmal Anreise durch Frankreich, Spanien, über Marokko. Mauretanien. Das kennen wir schon, aber ich kann das ja, auch schon mal. Wir können es nochmal mit aufnehmen. Also ich nehme es nochmal auf. Marokko. Marokko, ach, das ist auch schwierig zu schreiben. Mauretanien. Senegal. Genau, das war sozusagen die klassische Tour. Und? Weil gefühlsmäßig beginnen auch deshalb für mich diese Westafrika-Reisen eigentlich erst ab dem Senegal. Davor ist alles Anreise, Zurreise. Mhm, wobei ich dieses Mal, also im Januar 2018, bin ich komplett unabhängig von der Dustin-Diesel-Rallye, die zur gleichen Zeit stattfindet, bis in den Senegal gefahren. Mhm. Und dieses Mal habe ich mich, weil ich noch einen Beifahrer dabei hatte, mich an der Dustin-Diesel-Rallye angehängt und bin zusammen mit denen noch durch die mauretanische Wüste gefahren. Aha. Genau, und dann ab dem Senegal haben wir jetzt eigentlich, ich gehe jetzt mal genauer darauf ein, was wir dieses Jahr, jetzt im Januar, Anfang Februar gemacht haben. Mhm. Da sind wir quer durch den Senegal gefahren, um den Gambia außenrum, bis in die Casamance, von dort aus, also das ist dann dieser Zipfel südlich, im südlichen Senegal, unterhalb von Gambia. Mhm. Von dort aus sind wir nach Guinea-Bissau. Mhm. Durch Guinea-Bissau einmal komplett durch in den Osten ist das genau, Osten nach Guinea, quer durch. Oh, das geht ein bisschen schnell. Ja. Also nochmal, jetzt nach dem Senegal. Also nach dem Senegal nach Guinea-Bissau. Guinea-Bissau. Genau. Mhm. Und dann dann von Guinea-Bissau nach Guinea rüber. Mhm. Sind dann nach Sierra Leone gefahren. Mhm. Haben wir ja auch eine sehr schöne Strecke quer durch den Urwald gemacht. Da kann ich ja später nochmal genauer drüber eingehen. Ja. In Sierra Leone war ich auch schon jetzt im Januar 2018, also letztes Jahr. Und Guinea-Bissau war dieses Jahr neu. Was mir dann auch noch dieses Jahr neu war, was ich letztes Jahr noch nicht hatte, wir sind dann von Sierra Leone nach Liberia rüber. Mhm. Sind einmal quer durch Liberia durch und wieder zurück nach Guinea. Mhm. Haben Guinea relativ weit bis in den Norden durchquert, sind dann nach Mali rüber. Mali ist auch interessant, genau. Ja, das sind eigentlich alles interessante Länder. Ja. Und von Mali aus sind wir nach Burkina Faso rüber, wo dann auch beide Reisen in Ouaga, der Hauptstadt von Burkina Faso, geendet haben. Ja. Heißt sie nicht Ouagadougou? Die heißt Ouagadougou, wird aber umgangssprachlich nur als Ouaga bezeichnet. Aha, ja, also, das ist ein langer Name. Ja, kein Mensch sagt Ouagadougou, das steht auf offiziellen Schildern, aber jeder weiß, wenn ich sage, wohin willst du, nach Ouaga, okay, der weiß Bescheid. Mhm. Ja, das klingt ja wirklich, das ist ein bunter Strauß von interessanten Ländern, glaube ich. Ja. Ja. Gut, dann vielleicht tatsächlich ein bisschen Organisation. Organisation. Okay, ich meine, Westafrika ist ja eine, wie soll ich es nennen? Eine Hochburg der Bürokratie, würde ich es jetzt mal nennen. Denn nach Ende der Kolonialzeit haben sie nicht viel von den Kolonialmächten beibehalten, aber die Bürokratie vor allem. Mhm. Und dementsprechend haben natürlich auch viele Länder fast schon ein nervig aufwendiges Visa-Prozedere. Mhm. Man muss eigentlich quasi für ab dem Senegal, also für eigentlich jedes Land, einen Visa-Antrag in Berlin bei jeder Botschaft stellen, teilweise nur einen einzelnen Zettel ausfüllen, bis hin zu detaillierten Reiseinformationen, Kopien vom Impfpässen und Reiserouten etc. Mhm. Diese Visas kann man meistens idealerweise, also meistens nur über einen Postweg oder persönlich beantworten oder persönlich dort abgeben lassen. Man muss jedes Mal den Reisepass dort abgeben und jedes Mal eine Gebühr zwischen 60 bis 130 Euro zahlen. Mhm. Da muss man warten, ne? Das geht wahrscheinlich nicht so knaller Fall. Im Regelfall zwischen einer Woche bis zwei Wochen. Mhm. Also dementsprechend, wenn man so eine Reise vorhat, muss man organisatorisch mit den Visas schon ein ganzes Stück vorher beginnen, muss auch für die Visas ganz schönes Budget mit einplanen und Zeit und muss auch mit einplanen, dass wenn man zum Beispiel jetzt über den Postweg beantragt, was jetzt auch einem meiner Mitfahrer passiert ist, dass der Pass auf dem Postweg einfach verloren geht. Ja, das kann natürlich passieren. Ja. Ihm ist es glücklicherweise bei der ersten Visa-Beantragung für diese Tour passiert. Und glücklicherweise hat er, genau wie ich, auch mittlerweile zwei Reisepässe. Mhm. Man kann sich ja bei uns in Deutschland bis zu drei Reisepässe beantragen, wenn man begründen kann, warum man die braucht. Mhm. Und meiner Meinung nach empfiehlt sich das auch, wenn man quasi eine größere, also so eine längere Reise vorhat. Mhm. Ja. Genau. Also sag mal, so zu den Visas. Wobei dieses Jahr haben wir zum ersten Mal probiert, ein Visa vor Ort zu beantragen. Mhm. Das geht also auch. Es geht nicht immer, es geht bei, also man kann eigentlich quasi unterwegs in Botschaften der einzelnen Länder Visas beantragen, genauso wie bei uns in Berlin. Mhm. Funktioniert nicht für alle Länder. Für viele kann man das machen. Zum Beispiel, man kann in Dakar für Guinea-Bissau oder für Guinea Visas beantragen, aber ist natürlich auch mit einer Wartezeit verbunden von 2-3 Tagen teilweise. Und man muss extra in die Hauptstadt fahren, wo meistens die Botschaften sind. Und diese afrikanischen Großstädte sind eigentlich ziemlich übervölkert und ziemliches Verkehrschaos und machen eigentlich keinen Spaß, dass man da mitten reinfährt. Ja, das denke ich mal. Darum empfiehlt es sich halt eigentlich, die Visas vorher zu beantragen. Nur bei uns in Deutschland sind sie natürlich wesentlich teurer. Mhm. Nur dieses Mal habe ich ein wenig recherchiert und habe festgestellt, dass man für Guinea-Bissau in der Stadt, wie spricht man die eigentlich aus? Zikun? Mach du mal. Was ist Zikuincho oder so. Nee, das U wird, glaube ich, nicht ausgesprochen. Incho. Das ist das im Senegal? Das ist im Senegal. Das ist im Senegal. Ja, dann ist klar. Sigacho. Okay. Ist ja Französisch. Dann. Ja. Sigacho. Naja, was heißt Französisch? Also, Wolof oder was auch immer. Aber ich denke, man macht nichts falsch, wenn man das Französisch ausspricht. Denn die Orthographie mit dem U von dem I, das sieht sehr französisch aus. Aber ich kann es ja nachschauen. Genau. Nee, auf jeden Fall in diesem kleinen Städtchen gab es nach Internet-Recherche ein Honorarkonsulat von Guinea-Bissau, wo man für eine kleine Gebühr, ich meine, 20 Euro ungefähr umgerechnet. Ja, wird es ausgesprochen, tatsächlich. Ja. Das Visa beantragen konnte. Mhm. Es war tatsächlich das unkomplizierteste Visa, das ich bisher je in meinem Leben, glaube ich, beantragt habe. Mhm. Weil wir sind gleich früh, wir sind am vorhergehenden Abend in der Stadt angekommen, sind gleich am nächsten Morgen zur Eröffnung des Konsulats dorthin. Mhm. Und dann war das echt wie im Bilderbuch, rein, Pass auf den Tisch legen, Geld hinlegen, der macht seinen Aufkleber rein, füllt es aus und Abfahrt. Mhm. Ja. Aber das ist leider eher die Ausnahme mit den Visas. Wäre schön, wenn es öfter so wäre, aber man findet leider auch im Netz nur sehr schlecht Informationen, vor allem aktuelle Informationen, ob man an Grenzen oder in irgendwelchen Städten Visas für das nächste Land beantragen kann. Ein Visum, mehrere Visa. Ja. Nicht Visas. Visa. Englisch. Das ist One Visa, glaube ich. Visas, ja. Ja, gut, also das ist ja schon mal ganz interessant. Also man muss also vorher sich da auf die Tour machen. Aber da ja viele von diesen Konsulaten in Berlin sind, kann man ja in Berlin das auch machen. Also ich war ja für dich schon mal in der Botschaft von Mauretanien. Da hat man mich immer sehr zuvorkommend empfangen und so. Das war irgendwie auch so sehr interessant, weil man so ein bisschen sehen kann, wie das Land funktioniert und so. Das halt je weiter man in der Hierarchie nach oben kommt, also ich musste ja am Anfang da natürlich mit den Sicherheitsleuten sprechen, die waren alle tiefschwarz. Und am Ende hatte ich ja sogar dann die Ehre, da mit der Leiterin der konsularischen Abteilung zu sprechen. Und die, also war komplett weiß, also die war wirklich weiß. War aber natürlich auch eine Mauretanierin. Also das fand ich schon erstaunlich. Und das ist offenbar tatsächlich so, dass die Hautfarbe korreliert mit der gesellschaftlichen Position. Wobei das Phänomen hat man jetzt in erster Linie eigentlich nur in Mauretanien. Wo natürlich auch viele Stämme, wo noch teilweise arabische Stämme mit reinspielen. Und dann auch schon Stämme aus dem südlicheren Schwarzafrika. Aber sobald man eigentlich in einem Senegal sind. Ja, es sind, glaube ich, keine arabischen Stämme, sondern, obwohl das auch sein kann, da natürlich. Sind, das ist ja von sehr kolonialisiert worden, praktisch bei der Ausbreitung des Islams. Aber ich glaube schon, dass das eher. Dass es vor allen Dingen dann Berber oder so sind. Ne? Das also weiß ich nicht genau. Müsste ich jetzt mich einlesen. Müsste ich mich jetzt auch nachlesen. Oder vielleicht wissen es unsere Hörer, wir sind hier immer dankbar für Feedback. Kann man jetzt auch sofort, wenn ihr das live hört, könnt ihr euch auch sofort einschalten über Chaos Social oder Twitter oder so. Haben wir alles im Blick hier. Also ich bin da halb gebildet, aber ich hatte wirklich den Eindruck, da das zu erkennen in der Botschaft, denn das war nicht jetzt ein Einzelfall. Ich war ja häufiger in der marokkanischen Botschaft, in der mauretanischen Botschaft, und da war es wirklich, also systematisch hatte ich den Eindruck, dass es dann diese Korrelation gibt. Naja, und dann war ich ja auch in der liberianischen Botschaft. Ja. Genau. Das war ein bisschen anders. Man sieht ja, dass Liberia ist ja, die Führungsschicht aus Liberia ist ja mal eingewandert, also rückgewandert aus den USA. Liberia ist ja so eine Gründung, wo man gesagt hat, hier für freigelassene Sklaven oder für nach Abschaffen der Sklaverei, die sollen zurück nach Afrika, also sozusagen ihre Heimat wieder besiedeln, und so ist eben Liberia gegründet worden, deshalb auch Liberia eben für die Freiheit. Und man sieht das auch in der Flagge, die sieht so aus wie die Fahnen der USA, nur eben mit nur einem Stern. Und so ein bisschen hatte ich da den Eindruck, also die sprechen dort auch Krio, also eine Kreolsprache. Und auf der Botschaft habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass das mit so einer US-amerikanischen Hemdsärmeligkeit da geht und dass auch der Ton so ein anderer ist. Der Ton ist, also bei der mauretanischen Botschaft, das ist halt beeinflusst durch Frankreich und so, das ist einfach, die sind alle super höflich und dann verrenken sie sich da mit Merci, Monsieur und sowas alles und in der liberianischen, da wurde das ein bisschen auf schulmeisterlich gemacht, da wurde ich erstmal belehrt, als ich die Visa wieder abholte, also sie hatte mir gesagt, nicht vor dem und dem Datum, und da konnte ich aber dann nicht, weil ich ja die Woche über nicht in Berlin bin, und dann kam ich halt dann am Freitag danach und dann sagte sie, wieso kommst du jetzt? Ja, also entweder nicht vor und dann aber danach, also muss dann praktisch direkt an dem angesagten Termin da auf der Matte stehen, und wenn man das nicht tut, dann sind sie unzufrieden. Und dann auch, das gäbe es in Deutschland, das war ja in Deutschland, aber das gäbe es in Deutschland gar nicht, und das ist so, wie man das aus Amerika kennt. Ich musste dann unterschreiben, dass ich das behalten, dass ich es bekommen habe, in so einer Quittungskladde, wo ich alle Namen und Visa-Anträge sehen konnte, die vor mir da ihr Visum bekommen haben und nach mir. Also es war so richtig so eine, also DIN A4-Seite voll, geschrieben und irgendwo musste ich dann zwischendurch unterschreiben und konnte die ganzen anderen Anträge sehen. Konnte ich auch sehen, vor mir hatte irgend so ein bekannter evangelikaler Pfarrer unterschrieben. Ich nenne jetzt mal keine Namen aufgrund des Datenschutzes, aber mir gegenüber war da kein Datenschutz. Ja. Das fand ich auch nicht. Also das ist jetzt, das will ich jetzt nicht Liberia anhängen, aber so war ich das, also jetzt natürlich auch nicht mehr durch 9-11, da wird natürlich schon immer aufgepasst, aber das ist diese Hemmsärmlichkeit, die ich immer in den USA, ich habe da ja auch mal studiert und so, mitbekommen habe, das ist irgendwie mit Datenschutz, das ist irgendwie nicht wichtig und da muss man eben irgendwo was unterschreiben und sieht eben alles andere, was da auch noch war. Also das, ja. Aber wie gesagt, es war interessant. Also das Visa besorgen war schon interessant, aber wir wollen ja nicht über das Visa besorgen sprechen. Was muss man denn noch als beachten? Also Visa haben wir jetzt, Impfungen braucht man auch? Ja, Impfungen braucht eigentlich eine ganze Reihe von Impfungen, wobei vorgeschrieben offiziell ist meistens nur Gelbfieber. Mhm. Aber es empfehlen sich natürlich verschiedene andere Impfungen wie Typhus, Hepatitis, Meningokokken und was es sonst noch so gibt. Also man kann auch, wenn man Lust hat, zu seinem Arzt, Hausarzt gehen und sagt, man braucht ja Impfungen für Westafrika, dann holt er so ein schönes dickes Buch raus und schlägt für jedes einzelne Land nach und die Liste der Sachen, die er einem impfen will, wird immer länger und länger und länger. Ja, aber ich finde, ich bin ja ein großer Freund von Impfen. Ich auch, nur das ist halt, genug machen. Man vergisst oft, dass halt so alles, was über diese Standardimpfungen rausgeht, halt auch einfach erstmal Geld kostet. Ja. Und gerade nicht gerade wenig, wenn man dann schnell mal so für 300-400 Euro sich da Impfungen in den Arm spritzen lässt. Mhm. Ich meine, viele von denen halten ein Leben lang, wenn sie dann mal, müssen vielleicht höchstens einmal aufgefrischt werden. Aber damit muss man sich auch vor allem auch rechtzeitig mit befassen. Mhm. Gerade, ja. Ja, aber du fährst ja häufig, also von daher ist das ja für dich tatsächlich günstig. Du machst das einmal und dann hält das und dann kannst du da oft nach Afrika fahren. Mit der gleichen Impfung. Also von daher rechnet sich das. Es rechnet sich also schon. Es rechnet sich, finde ich, für jemanden, der da nur einmal hinfährt. Aber wie du ja siehst, hat das einen Suchtfaktor. Das heißt, wer einmal hinfährt, fährt wahrscheinlich auch öfter hin. Ja. Ja. Genau. Gibt es irgendwelche Seiten, wo man Informationen über all diese Dinge bekommt? Kannst du da was empfehlen? Es ist immer, also Informationen, erstmal an sich Informationen über Reisen nach Westafrika zu bekommen, ist immer ein wenig problematisch. Es gibt zwar einige Seiten im Internet, die sind teilweise nicht auf dem aktuellen Stand. Natürlich das Auswärtige Amt hat für jedes Land die wichtigsten Reiseinformationen. Das kann ich mal verlinken. Ja. Aber auch die sind, finde ich jetzt meiner Meinung nach, nicht das A und O. Aber ein guter Anhaltspunkt. Ganz wichtig sind natürlich die Informationen, die die Botschaften selbst auf ihren Webseiten schreiben. Weil gerade wenn jetzt Impfungen für ein Visa vorgeschrieben werden oder dergleichen, dann steht es da drin oder ob man noch irgendwelche speziellen Unterlagen braucht, etc. Es gibt für verschiedene Länder, auch für ganz Westafrika, Reiseführer, aber die haben auch meistens das Problem, dass die nicht aktuell sind und 5-6 Jahre können in so einem afrikanischen Land schon eine Menge sein. Ja, klar. Naja. Ja. Genau, weil politischen Lagen wobei zurzeit ist es, finde ich, relativ stabil, was ich jetzt so gesehen habe, aber jetzt vor 2 Jahren, als der Präsident von Gambia nicht abtreten wollte und es da kurz vorm Knallen war. Also es kann sich in Westafrika halt immer auch sehr schnell alles ändern. Und auch. Aber in Gambia warst du noch nicht. In Gambia war ich noch nicht. Eigentlich erstaunlich, weil ja Gambia so mitten im Senegal liegt. Ja. Ich dachte immer, da müsste man durch, wenn man da vom Nordsenegal nach Südsenegal will. Naja, man kann es, glaube ich, umfahren. Man kann es umfahren. Es ist zwar ein ganz schönes Stück zu fahren. Ich wäre gern reingefahren, aber die Einreise in den Senegal mit PKW ist an sich immer problematisch aufgrund deren Zollbestimmungen. Und wenn man natürlich dann zweimal in den Senegal für eine Reise einreisen muss, das war uns noch irgendwie ein bisschen zu heikel. Aber das Problem müssen Sie doch kennen. Ich meine, wenn ein Land ein anderes praktisch durchschneidet und man es nur schlecht umfahren kann, dann müssen Sie doch darauf eingestellt sein, dass die Leute da durchfahren. Ich stell dir mal vor, ich will irgendwie, ich komme von Dakar und will nach Guinea-Bissau. dann ist der direkte Weg an der Küste und da muss ich da hunderte Kilometer Umweg machen, das sind 1000. Also ich kann es jetzt vielleicht schätzen hier auf der Karte, aber es ist ein riesiger Umweg und da sind auch gar keine Straßen. Na, ja? es sind Straßen, es gibt eigentlich eine schöne Straße. Ja, da gibt es eine schöne Straße, aber die geht nicht zurück. Na, die geht hier. Aber also, nur noch als Nebenstraße. Ja, die ist quasi genau, diese gelbe hier ist quasi genauso aufgebaut wie diese rote. Also das ist auch das Nächste, wenn man sich eine Karte von Westafrika kauft, da sind zwar Straßen in verschiedensten Farben eingezeichnet, aber das sagt absolut nichts über den tatsächlichen Ausbau dieser Straße aus. Mhm. Also hier sind genug Straßen, die hier schön dick rot eingezeichnet sind, die aber tatsächlich nur eine gerade so befahrbare Piste darstellen. Und dann gibt es auch wieder Straßen, die sind ja nur so als weiße Landstraße eingezeichnet, die aber mittlerweile bundesstraßenmäßig ausgebaut sind. Also. Naja, aber es gibt ja eben, Gambia ist ja sehr, sehr schmal und nur entlang des Flusses Gambia. Und wenn ich jetzt hier sehe, also hier ist ganz an der Küste ist es kurz, aber hier ist sogar noch mittendurch. Noch kürzer als so. Ganz kurz, da ist eigentlich nur über den Fluss. Ja. Da müsste es doch irgendwie ein Verfahren geben mit Transit, dass du da auf der einen Seite irgendwie dich ausstempelst und dann wieder einstempelst. Denn das kann ich mir nicht vorstellen, das ist ja eine große Straße, dass die keiner benutzt. Aha. Nee, es ist, also ich habe auch schon mit Leuten geredet, die jetzt über hier bei Farafeni heißt die Grenze über den Gambia mit der Fähre sind dann rüber in die Casamance. Die Casamance ist ja eins der schönsten, also einer der schönsten Landstriche von Senegal und auch ein sehr beliebtes Reiseziel, auch von Wohnmobilisten, die da bis runterfahren. Von was für Listen? Wohnmobilisten. Ach, schweres okay. Wort. Wohnmobilisten, okay. Ja, gibt es ja auch noch ein paar Hartnäckige, die tatsächlich bis da runterfahren. Aber ja, für uns war es jetzt aufgrund dieser Einreise, also im Senegal ist es mit, wenn man mit älteren Autos einreisen will, echt einfach ein Problem. Je älter das Fahrzeug ist, desto problematischer wird es. Muss man denn das vorher anmelden, wenn man da mit dem Auto reinfahren will? Nee. Man kommt einfach an. Man kommt an. Man hat sein Visum und dann sagt man, ich will mit diesem klapprigen Auto da rein. Ja. Und dann sagen die, Ja, und dann ist Diskussionsbedarf. Wobei, da unten scheint es gar nicht so schlimm zu sein. Schlimm ist es, die einzigen beiden Grenzen, wo man von Norden in den Senegal reinkommt, sind Rosso und Diama. Rosso ist die Hauptgrenze, da gehen die ganzen LKWs drüber und Rosso hat den Ruf, einer der korruptesten Grenzen Westafrikas zu sein. Oder wenn nicht sogar die korrupteste Grenze Westafrikas. Diama ist weniger korrupt, auch weitaus günstiger. Aber ich kann mal so groben Einschätzung geben, also von was ich von Leuten gehört habe, die über Rosso sind, ohne vorher einen Plan zu haben, da zahlt man im Rosso so zwischen 400 bis 500 Euro an Gebühren und Extragebühren und sonst und was sie sich einfallen lassen. Diama ist da günstiger, da ist man, wenn man es vernünftig macht, mit 100, 150 Euro dabei. Ja. Und das ist halt einfach ein großes Problem im Senegal, weil die halt sehr, sehr strenge Zollvorschriften haben. Da dürfen keine Autos älter als 5 Jahre importiert werden. Ältere Autos gehen überhaupt, gibt es keine Chance, die zu importieren. Und dementsprechend streng sind die halt an der Grenze und halt auch dementsprechend korrupt. Also da gibt es auch zur Zeit ein wenig Bemühungen von einigen Gruppen im Senegal gegen diese Mafia, die sich da schon regelrecht aufgebaut hat, diese Grenzmafia langsam vorzugehen, aber das ist auch sehr hartnäckig, weil da halt, so wie ich das mitbekommen habe, einige mächtigere Personen da in diesem Gebiet mit drinne sitzen und halt einfach ihre Hände drauf haben, um da halt die wenigen Touristen, die noch kommen, gut abzuzocken. Wie viele Touristen kommen denn da? Also Touristen? Es sind wenig. Also in Diama und Rosso zusammen würde ich jetzt sagen, wenn da am Tag vielleicht bei beiden Grenzübergängen 4-5 Fahrzeuge europäische drüber gehen, dann ist das schon viel. Also es ist da kein großer Grenzverkehr an Europäern. Der ist da, man sieht immer wieder welche, aber der ganz, also der ganze Tourismus einfach in Westafrika ist quasi jetzt über die letzten Jahre komplett eingebrochen. Mhm. Natürlich dadurch in erster Linie schuld diese Nord-Mali-Krise, ja, die ja immer noch andauert. Mhm. Und der Senegal hat sich da selbst vor einigen Jahren ins Knie geschossen, nachdem die ein Visa für Europäer eingeführt hatten, das nur online zu beantragen war und das dann den Tourismus auf irgendwie 40% von heute auf morgen hat einbrechen lassen. Mhm. Und das erholt sich jetzt auch erst. Also es wurde nach. Aber online ist doch eher eine Vereinfachung. Ja, na, vorher hast du gar kein Visa gebraucht. Ah. Vorher hast du kein Visa gebraucht für den Senegal, jetzt brauchst du auch kein Visa mehr. Visum. Visum. Visum, jetzt brauchst du auch kein Visum mehr. Es hat auf jeden Fall den Tourismus dort stark einbrechen lassen. Ja, ja gut. Die haben das auch nach einem oder zwei Jahren wieder abgeschafft. Mhm. Ich glaube nach einem sogar, weil das war dann auch ein biometrisches Visum, mhm, dass du an einer Botschaft musstest du persönlich vorstellig werden und persönlich dich hier Fingerabdrücke abgeben und Lichtbild und alles. Mhm. Also auch ein ziemlicher Aufwand. Und jetzt ist es visumsfrei wieder? Jetzt ist es wieder visumsfrei für Europäer. Ja, das ist doch gut. Ja, ja, das ist wieder sehr schön. Ja. Dann müsste der Tourismus ja wieder ansteigen. Ja, es kommt wieder langsam. Es kommt auch, man merkt es noch nicht so viel, aber auch in den restlichen westafrikanischen Ländern kommt so langsam der Tourismus wieder. Aber gerade im Mali und so ist er noch weit entfernt von dem, was er in den 90ern oder so war. Mhm. Oder noch vor 10 Jahren. Ja. Ja. Gut. Also wir müssen auf Visa achten, Impfungen. Genau. Und wie ist das mit dem Auto? Das ist jetzt, das pauschal zu sagen, ist jetzt immer ein wenig kompliziert. Mhm. Ist halt natürlich, also ich bin, also wir sind jetzt für unseren Teil mit sehr alten Fahrzeugen unterwegs gewesen. Mhm. Ja. Na, das bietet sich ja eh an. Das bietet sich an, günstig in der Anschaffung. Und wir hatten ja auch den Plan, was wir auch umgesetzt haben, die Fahrzeuge am Ende der Reise in Oaxaca zu verkaufen. Mhm. Und quasi auch nur für diese Reise zu verwenden. Mhm. Aber natürlich, ja, ganz wichtig ist, egal was man jetzt fährt, ob man jetzt einen neuen Geländewagen fährt, einen gebrauchten oder irgendwas anderes, dass das Fahrzeug in einem guten Zustand sein muss. Mhm. Also guten, sehr guten technischen Zustand, sehr zuverlässig. Man sich auch ein bisschen selbst vielleicht damit auskennt, um sich mal selber zu helfen. Mhm. Und ja, das sind eigentlich so die, jetzt meiner Meinung nach, die Hauptvoraussetzungen. Ja. Ich meine, wenn man jetzt einen halbwegs modernen Geländewagen hat, mit dem kann man ja eh ohne Probleme reisen. Ich habe da unten schon Leute gesehen in 20, 30 Jahre alten Wohnmobilen. Es funktioniert alles irgendwie. Man, mhm, muss halt sich aufs Fahrzeug verlassen können. Ja. Weil gerade je weiter südlicher man kommt, desto rarer werden Werkstätten und auch Ersatzteile gesät. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Das ist, ja, ja, während man in Marokko quasi jedes Auto innerhalb von wenigen Tagen wieder zum Funktionieren bekommt, kann einem schon ein kleiner Defekt irgendwo in Sierra Leone im Dschungel das Aus, mhm, der Reise bedeuten, dass man das Auto dort einfach nicht mehr wegbekommt. Ja, gut. Dann haben wir ja eigentlich die organisatorischen, ja, Hürden alle schon absolviert. Zumindest jetzt die gröberen. Jetzt kommt natürlich, man muss sich immer ein wenig drauf beziehen, wo fahre ich hin? Brauche ich noch irgendwelche spezielle Equipment? Aber, mhm, so, das Gröbste haben wir. Was meinst du denn mit Equipment? Was braucht man denn da? Ja, das kommt da. Eine Machete? Ja, ist tatsächlich, nehme ich auf meiner nächsten Reise mit. Ja. Die hat mir diesmal an der Barstelle gefehlt. Nee, aber was braucht man so? Das grundlegende Equipment natürlich, ein bisschen Werkzeug. Was wir dieses Mal dabei hatten, was ein enormer Luxusgewinn war. Jetzt bitte nicht lachen, wir hatten unsere eigene Campingdusche dabei. Ah, ja, das kann ich mir vorstellen. So eine mit so einem Duschzelt zum Aufstellen und, mhm, so einer kleinen 12-Volt-Pumpe. Gibt es alles zusammen für 30, 35 Euro. Und das war für uns ein extremer Luxus. Also was heißt Luxusgewinn? Ist einfach das will man auf so einer Reise, also ich will es nicht mehr missen auf so einer langen Reise. Ja, klar. Weil öffentliche Duschen sind sehr rar gesät. Es gibt an einigen Tankstellen Möglichkeiten zu duschen. Mhm. Die andere Möglichkeit ist, sich mal für eine Nacht ein Hotelzimmer zusammenzunehmen. Ist meistens auch teuer. Ja, ja. Das war jetzt auch so gerade so, wenn man jetzt hier in Sierra Leone oder Liberia rumfährt, wo es hohe Luftfeuchtigkeit gibt und man einfach nach so einem Tag sich von sich selber ekelt, ist das einfach eine sehr, sehr feine Sache. Was hast du für ein Auto? Hier fragt jemand kein Mercedes für Dustin Diesel. Das letzte Mal hattest du ja so ein MB1000. Ne? MB100. MB100, Entschuldigung. Ja. Der Auto-Experte MB100 meinte ich ja. Ja, also jetzt diesmal für die jetzige Dustin Diesel Rally habe ich einen Suzuki. Habe ich schon mal vor 4 Jahren einen runtergefahren, aus persönlichen Gründen. Da gehe ich, glaube ich, auch in dem Autoschrauber-Podcast näher drauf ja, an, warum gerade dieses stimmt. Auto. Ja. Aber sonst bin ich meistens auf diesen Reisen, jetzt vor allem auch auf diesen beiden Westafrika-Reisen, war ich in einem Mercedes MB100D unterwegs. Ein Fahrzeug, das ich persönlich sehr gut kenne, das ich seit 13, 14 Jahren privat auch fahre, mehrere davon besitze. Und das ich auch einfach als sehr geeignet aus meiner Sicht für diese Reisen herausgestellt hat. Es hat von Grund auf eine gute Bodenfreiheit, einen extrem robusten Dieselmotor, der in Afrika weit verbreitet ist, ist simpel zu reparieren und bietet natürlich enorm viel Platz. Ja. Wenn wir jetzt diese Reisen machen, dann richten wir uns die Fahrzeuge meistens so her, dass wir darin auch ohne Problem nur schlafen können, dass wir nicht irgendwie abends mit Zelt und etc. rummachen müssen. Aber das kannst du doch hier in dem Suzuki nicht? Nee, das kann ich nicht, aber für die Dustin Diesel Rallye, für diese 3 Wochen, werde ich mich halt wieder mit dem Zelt begnügen. Ja. Ja, also ich kenne, ich habe auch Erfahrungen mit dem Duschzelt gemacht auf dem Chaos Communication Camp und fand das auch sehr, sehr gut. Ja. Das ist echt 2011 hatten wir das. Ja. Und da war es ja auch ein bisschen knapp mit den Duschmöglichkeiten. Da war das schon angenehm, dass man noch sozusagen eine eigene Dusche dabei hatte. Ja, und diesmal, ich will es nicht mehr missen. Es ist eine geringe Investition und ein enormer Komfortgewinn. Genau, und jetzt will ich auch kurz mal zu einem Auto, was ich jetzt gefahren habe. Also ich war jetzt ja wieder mit so einem MB100 unterwegs und ich hatte bei mir einen Beifahrer dabei und noch 2 weitere Mitfahrer mit eigenen Autos. Einmal an guten Bekannten von der Rallye von mir, der auch letztes Jahr dabei war, mit einem Mercedes Kombi Diesel, was eigentlich ein PKW ist eigentlich für diese Touren quasi im Serienzustand kaum zu gebrauchen. Dementsprechend war das Fahrzeug vernünftig höher gelegt, mit Unterfahrschutz ausgestattet und vor allem technisch auf einem perfekten Stand gebracht. Und wir hatten noch dieses Mal einen weiteren Bekannten von uns dabei, der mit einem richtigen Geländewagen, einem Nissan Terrano unterwegs war, was uns gleichzeitig noch ein bisschen eine Sicherheit gab. Weil mit so einem Geländewagen ist man doch, gerade wenn die Straßen schlechter werden, etwas unabhängiger. Und falls doch mal ein Fahrzeug ausfallen könnte, wenn es nicht gerade der Geländewagen ist, hat man mit so einem Allrad doch mal die Möglichkeit, einen PKW irgendwo aus dem Urwald zu schleppen. Ja, das ist schon ein Vorteil, das denke ich auch. Ja, ja. Und ein Backup zu haben ist sicherlich gut, denn also kann ja schlecht da unten ein Auto kaufen, wenn es nicht mehr weitergeht. Kann man zur Not auch. Also man könnte tatsächlich, ja. Aber in welchem Zustand die dann sind. Ja, genau. Naja, du bist ja ein Autoschrauber. Ja, du kannst ja dann noch ein paar Tage schrauben. Ja, und Gebrauchtwagen sind dort unten auch nicht gerade billig. Naja, aber Neuwagen? Nee. Ist da auch nicht billig. Ja. Und möglicherweise gar nicht verfügbar, das ist ja auch nochmal ein Punkt. Wobei, wenn man genug Geld hat, bekommt man in den ganzen Großstädten ohne Probleme, kann man ins Autohaus gehen und sich einen Neuwagen mitnehmen. Also das wäre jetzt nicht so das Problem. Gut, ja. Dann kommen wir doch mal auf die einzelnen Länder. Ja, wo fangen wir an? Das ist interessant. Fangen wir, glaube ich, gleich mal. Wir können noch mal kurz was über den Senegal sagen. Wobei ich, überlegen, was man das großartig beim Senegal zu sagen. Die Zebra-Bar. Erstmal die Zebra-Bar ist quasi jetzt für mich der virtuelle Startpunkt dieser Reise. Also nicht nur virtuell, auch alles davor ist für mich die Anreise gewesen. Mhm. Und ab der Zebrabar beginnt dann diese Westafrika-Tour. Das sieht man auch auf dem Auto. Wir haben ja ein Foto in den Shownotes. Genau. Die Zebrabar ist ein traumhafter Campingplatz, gelegen in einem Naturreservoir nahe der Senegal-Mündung, an einem alten Leben, also an einem alten Arm vom Senegal-Fluss, wo man und in einer echt traumhaften Kulisse unter Palmen zelten kann und in kleinen Bungalows übernachten kann. Der Campingplatz wurde von einem Schweizer Ehepaar vor 20 Jahren haben die angefangen, Ende der 90er, dort gegründet und alles selbst aufgebaut und ist eigentlich unter Westafrika-Reisen ja so wie heißt's? Fällt mir das Wort nicht ein. Aber quasi jeder Westafrika-Reisende kennt eigentlich die Zebrabar. Ja, war schon mal da. Also die Zebrabar ist an sich ein Ort, der, finde ich, schon eine Reise wert ist. Mhm. Ist ja auch der Endpunkt der Dustin Diesel Rallye, auch sehr bewusst als Endpunkt gewählt. Mhm. Ist auch, wenn man für Leute, die einfach nur einen Urlaub im Senegal jetzt ohne Auto machen wollen, mit dem Flugzeug anreisen wollen, vielleicht ein sehr schöner Ausgangspunkt, um zumindest mal dort einige Tage zu verbringen. Mhm. Es ist abseits der größeren Städte ruhig gelegen und im Kühlschrank gibt es immer kühles Bier, also der Vorrat geht auch nie aus. Mhm. Ja, seit 1996 gibt es das schon. Ja, 96 sogar schon. Also ich bin immer sehr froh, wenn ich da hinkomme, weil es auch einfach noch so eine Besonderheit in Westafrika. Es ist einer der letzten Campingplätze, die es dort gibt. Mhm. Zumindest also in der Form. Früher gab es mal ein paar mehr, aber die meisten sind halt einfach aufgrund des ausbleibenden Tourismus mittlerweile validiert. Wo liegt die Zebrabar ungefähr? Das ist direkt bei San Luis. Mhm. Oben, also direkt nach der Grenze. Nach der Grenze zum Mauretanien. Mhm. Circa 350 Kilometer Straße von Dakar entfernt. Mhm. Ja. Mhm. Ja, die Entfernungen sind da groß. Auf dieser Karte wirkt das alles so, als wäre das direkt nebeneinander. Aber klar, der Maßstab ist natürlich dann entsprechend. Ja. Und wie gesagt, wir sind jetzt dieses Mal durch erstmal an den großen Städten Luka, Thies, Dakar vorbeigefahren nach Tamakunda. Der Senegal ist von der ganzen Landschaft her schon recht savannenmäßig buschig. Also die Wüste hört eigentlich mit der Grenze Mauretanien-Senegal auf. Und ab hier geht es dann ins Savannenland über. Senegal ist auch ein sehr flaches Land. Ich glaube, die höchste Erhöhung ist irgendwie 200 oder 200, na, da gibt es sogar einen Berg mit 300 Metern. Ein sehr flaches Land. Und sind von Tamakunda aus dann in die Casamance gefahren, benannt nach dem Fluss Casamance, was dann eher schon in Richtung dichteren Bewuchs und sumpfigeren Gebiet geht. Mhm. Und landschaftlich sehr, sehr traumhaft. Mhm. Und ja, Senegal an sich ist, finde ich, zum Bereisen auch ein schönes Land. Es sind eigentlich alle schöne Länder. Was man im Senegal etwas umgehen muss, ist, die sind Touristen gewohnt und dementsprechend gibt es dort gerade so in der Casamance, in der Nähe von Dakar, von San Luis, halt auch sehr viele aufdringliche Menschen, die einem, weiß Gott was, für ein Souvenir andrehen wollen oder Ja, kann ich mir vorstellen. Ist halt einfach, die sind Touristen gewohnt. Hm. Und wenn man das jetzt nicht, also ich persönlich habe jetzt lieber eher meine Ruhe und beobachte lieber Wenge und möchte nicht ständig irgendeinen um mir rumspringen haben, der jetzt mir hier seine geschnitzten Sachen andrehen will, wo man klar sieht, dass die jetzt irgendwo tatsächlich nur aus China kommen. Naja. Weil überall in jedem Stand seit Mauretanien die gleichen Figuren rumstehen. Aber ich mache gleich mal weiter mit Guinea-Bissau und dann, was für mich jetzt wesentlich interessanter war, weil Senegal kannte ich schon. Und Guinea-Bissau stellt erstmal auch an sich, finde ich, eine Besonderheit da unten dar, weil die meisten Länder dort unten waren ja französische Kolonien. Ja. Und Guinea-Bissau war so eine kleine Enklave in diesen ganzen Ländern, war eine portugiesische Kolonie und ist daher natürlich portugiesisch geprägt, was es im ersten Moment für uns zum Reisen etwas schwieriger machte, weil wir plötzlich keinen Menschen mehr verstanden haben. Weil ich kann, Französisch ist ja auch nicht gerade so eine Sprache, die man leicht versteht, wenn man es nicht kann. Aber du hast dich dran gewöhnt. Ich habe mich dran gewöhnt. Ich habe auch ein sehr rudimentäres Französisch mittlerweile drauf. Also so die Grundbegriffe, die ich zum Reisen brauche, kann ich. Wenn ich mal einen französischen Text sehe, kann ich den grob entziffern. Ich kann mich irgendwie mit Händen und Füßen mit Leuten verständigen. Aha, ja gut. Geht meinen Mitreisenden ähnlich. Aber in Guinea-Bissau haben natürlich jetzt alle, wenn dann plötzlich nur noch Portugiesisch gesprochen und wenn dann nur noch bruchstückeweise Englisch oder Französisch. Und das hat natürlich im ersten Moment für uns schon bei der Verständigung einfach, es hat dann wieder so zurück an die Anfang der Reisen geschickt, wie als ich 2012 zum ersten Mal nach Marokko gefahren bin. Und schon die einfachen Sachen einzukaufen ein Problem wurde, weil man überlegt, ja, was heißt denn jetzt Brot? Pau. Aber die sprechen ja nicht alle Portugiesisch. Nee. Die sprechen ja, also erstmal gibt es ja hier bei den vorgelagerten Inseln, da sind ja jeweils Kreolsprachen, also Portugiesisch basierte, deshalb auch die Nähe zum Portugiesischen. Die Portugiesen haben ja jetzt auch, also außer dass es zu so Kreolsprachen kam, eben auf den Inseln, da jetzt nicht unbedingt ihre eigene Sprache so stark durchgesetzt, sodass eben auch viele eingeborene Sprachen da ja normal weitergesprochen worden sind. Und dann ist ja später auch nochmal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wollte der irgendein Diktator dort, das ist ja so eine Dynastie von Diktatoren, irgendwie alle zu einer Familie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der wollte doch dann auch mal irgendwie Spanisch durchsetzen. Und es gab auch irgendwie spanische Bildungseinrichtungen, sodass eben Spanisch auch eine Rolle spielt. Und dann wollte er später in die Frankophonie und hat auch nochmal Französisch versucht durchzusetzen. Also ein bisschen, man findet vielleicht auch Leute, die Französisch können. Das war jetzt sicherlich alles nicht so erfolgreich. Also das ist alles nicht so wie in den ehemaligen französischen Kolonien. Aber ich denke, dass man auch Leute findet, die, und Englisch natürlich. Inzwischen wird aber Englisch auch als erste Sprache, glaube ich, unterrichtet. Also Englisch. Das kann ich tatsächlich bestellen. Also wir waren unsere erste Übernachtung in Guinea-Bissau, was auch schon wieder ein sehr dicht bewachsenes Land ist, gerade so in der Küstennähe, haben wir uns in der Nähe von einem kleinen Bauernhof hingestellt. Mhm. Zuerst wollten wir an der Zufahrt von sich zu diesem Bauernhof stehen, dann kam irgendwann der Besitzer und hat uns klar gemacht, nee, er will nicht, dass wir hier stehen. Entweder wir kommen zu ihm ans Haus hin, stellen uns dahin oder wir sollen wieder gehen. Also sind wir dieser sehr direkten Einladung dann nach etwas Zögern gefolgt und haben uns quasi direkt bei ihm vor seinem Haus hingestellt. Und dort waren auch einige, also mit den älteren Leuten war die Verständigung schwierig. Die konnten, wenn dann nur Brocken Portugiesisch, natürlich ihre eigene Sprache, die wir natürlich nicht konnten, aber jetzt die Kinder, es war auch mal eine ganze Horde Kinder um uns rum, die uns sehr interessant fanden, so 14, 15 oder vielleicht auch jünger. Die konnten eigentlich alle brockenweise Englisch. Das hat man schon gemerkt. Da war eigentlich eine Verständigung doch eher wieder möglich. Und die haben uns dann auch mal darauf hingewiesen, okay, das ist jetzt hier der Chef von dem Ganzen, der Patron, und der will jetzt, dass wir zu ihm ans Haus kommen. Haben wir dann auch gemacht. Wir hatten dann auch ein bisschen Bedenken, dass wir gleich die Töchter präsentiert bekommen. Dem war dann zum Glück nicht so. Wir saßen dann gemütlich am Abend bei ihm vom Haus. In unserer kleinen Runde nebendran saßen er und seine Mitarbeiter in kleiner Runde. Es gab jetzt leider nicht sehr viel Kommunikation untereinander, aber man hatte zusammen, jeder für sich, einen schönen Abend. War. Genau. Und wo war das ungefähr? Das war relativ nah nach der Grenze auf dem Weg von Ingore nach Bissau. Ungefähr. Weil wir haben dort gesucht und wir übernachten die meiste Zeit auf diesen Reisen ja irgendwo wild und versuchen uns dann irgendwo abseits der Dörfer irgendwo in die Wildnis reinzustellen. Ist das nicht gefährlich in der Wildnis? Nö. Tiere? Nö, Tiere. höchstens mal eine Schlange, aber selbst das ist auch nicht gefährlicher, als wie bei uns jetzt irgendwo in der Wildnis zu campen. Nur dort ist relativ dicht besiedelt, also was heißt dicht besiedelt, dicht bewachsen, dazwischen immer wieder Bauernhöfe und gerade an der Straße sind unheimlich viele Cashew- und Palmölplantagen. Und deshalb hatten wir eigentlich dort nur die Option, entweder da in dessen Einfahrt zu campen oder halt dann bei ihm auf den Hof. Ja. War uns im ersten Moment auch etwas unangenehm, aber dann haben wir eigentlich festgestellt, es ist eigentlich gar nicht so schlimm, es war ganz okay. Ja. Wir hatten in Guinea-Bissau, ich glaube, insgesamt 2 Übernachtungen bloß. Ist auch nur so ein kleines Land, man ist relativ schnell durchgefahren. Die nächste Übernachtung, dann schon eher im Osten des Landes, in der Nähe von Kapu war das, glaube ich. Die war auch sehr interessant, da haben wir uns dann auch in der Sichtreichweite eines Dorfes hingestellt, auf einer kleinen Lichtung. Hier oben. Haben quasi dieses Strohhüttendorf gesehen, das kein fließend Wasser hatte, keinen Strom, keinen direkten Straßenanschluss, also keine Infrastruktur, wie wir sie kennen, nichts. Aber wir hatten dort, was eigentlich für Westafrika recht typisch ist, perfekten LDE-Internetempfang mit unserem Handy. Naja, das ist ja, geht ja überall auf der Welt, außer in Deutschland. Ich meine, das ist bekannt. Da brauchen wir jetzt nicht. Aber das ist auch gut so, dass es dort überall diesen Internetempfang gibt, weil das gerade, es gibt mittlerweile schon einige Studien, die das belegen, in Westafrika ist gerade in diesen Ländern zu einem enormen Wirtschaftswachstum geführt hat. Weil natürlich plötzlich die Kommunikation, gerade für Kleinunternehmer und gerade viele westafrikanische Länder setzen ja so auf den kleinen Einzelunternehmer, machen sich selbstständig mit irgendwas. Und die haben es einfach leichter zu kommunizieren, Waren zu bestellen, Waren zu verkaufen. Genau, ja, ja. Und dann gibt es halt vielleicht in Gabu irgendwie einen Schreiner und der wird dann natürlich überall gebraucht. Ja. Genau. Ja. Und ja, ich finde es auch einfach zum Reisen sehr angenehm, wenn man irgendwo ist, aber man hat trotzdem überall Empfang und kann mal gucken auf Google Maps mit dem Satellitenbild, ja, wo bin ich jetzt? Gibt es da irgendwo eine schöne Lichtung, wo ich mich hinstellen kann und so? Das ist angenehm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und dann ging es aber schon weiter? Es ging dann schon relativ schnell weiter, weil, wie gesagt, Bissau ist ein kleines Land. Und wir hatten ja noch einiges vor. Also haben wir uns auch da nicht so lange aufgehalten und sind dann nach Guinea rüber, wo es dann wieder etwas von der Vegetation her etwas steppenartiger wurde, also auch die Übernachtungen waren wieder einfacher, es war weniger grün. Und ja, genau, Guinea ist auch eines der Länder, was von der Währung her etwas ungewohnt ist. Weil ich muss mal kurz mal weiter ausholen. Ja, das mach mal mit der Währung, das ist interessant. Da gibt es ja so westafrikanische Währungsunion. Genau, ne? Es gibt nämlich, es gibt ja in Westafrika, beziehungsweise auch dann im östlicheren Westafrika, es gibt 2 Währungsunionen. Die Westafrikanische Währungsunion und die Afrikanische Währungsunion. Die beide heißen im Umgang CFA, waren beide ursprünglich an dem Franc gekoppelt und sind jetzt an den Euro gekoppelt, haben also immer den gleichen stabilen Wechselkurs von ca. 1 zu 650. Also früher war es 1 zu 10 zum Franc und jetzt 1 zu 650 zum Euro. Und die sind in den meisten Ländern dort unten die Währung. Also dazu gehört Senegal, Guinea-Bissau, Mali, Burkina Faso, ich glaube die Elfenbeinküste, Togo und noch ein paar Länder, die zumindest jetzt in diesen westafrikanischen Währungsunionen. Es gibt dann nochmal diese zweite Zebra. Das ist die andere sein hier. Das ist die westafrikanische Währung. Genau, das ist die andere. Das ist die, wo ich jetzt hatte. Aha, also oder? Gambia, Ghana, Guinea hast du noch nicht genannt, Nigeria, Sierra Leone, Liberia, Kap Verde. Das ist wieder was ganz anderes. Ja. Also es gibt auf jeden Fall mehrere Zusammenschlüsse an Währungsunionen, an ökonomischen Zusammenschlüssen da unten, da blicke ich jetzt selber auch nicht ganz durch. Auf jeden Fall, Guinea ist leider schon vor zig Jahren die waren ursprünglich in diesem CFA mit drinnen, sind ausgetreten. Und haben seitdem den Guinea-Franc, dessen Wechselkurs nicht ganz so schön ist. Da ist der Wechselkurs bei ca. 1 zu 10.000. Mhm. Was jetzt umrechnungsmäßig natürlich relativ schön ist. Mhm. Aber es ist zum Bezahlen ein Graus, weil der größte Geldschein, den es gibt, ein 20.000er ist. Ja. Und ja, das ist gerade, wenn man dann jetzt irgendwie an Tankstellen, ich meine, im normalen Alltagsgebrauch, wenn man immer noch mal so 40.000, 50.000 so zum Einkaufen braucht, das ist okay, aber wenn man dann irgendwie das Auto voll tanken muss für 400.000, ist das schon irgendwie nervig, wenn man dann an der Tankstelle dann erstmal hier 5 Minuten das Geld zählen muss und sie ja nochmal zählen muss, um sich sicher zu sein, dass man den Tankwart jetzt auch die richtige Menge gibt. Mhm. Was? Bargeldlos wird man da wahrscheinlich nicht bezahlen können. Nee, leider noch nicht. Es gibt zwar natürlich Bankautomaten, die man Geld holen kann, aber jetzt so im normalen Alltag ist zumindest die bargeldlose Bezahlung per Karte ungebräuchlich. Was in diesen ganzen Ländern aber sehr gebräuchlich ist, ist die Bezahlung per Handy. Mhm. Ja, habe ich auch schon gehört. Ja. Mhm. Da haben die ganzen verschiedenen Telekommunikationsbetreiber da unten verschiedene Systeme eingeführt, mit denen man quasi mit seinem auf sein Handy Guthaben drauflädt, mit dem man auch telefonieren kann. Ja, ja. Und dieses kann man auch einfach jemand anderes hin und her schicken. Ja. Und sich auch wieder auszahlen lassen. Mhm. Ja, das ist eigentlich schon mal ein ganz, ganz guter Schritt. Ja, das ist echt, echt gut, vor allem, wenn man quasi größere Geldmengen hat. Wenn man jetzt irgendeinem Entfernten einen Verwandten Geld schicken will oder so. Also. Mhm. Und das ist sehr, sehr, sehr weit verbreitet, dieses System. Da gibt es zum Beispiel einer der größten Telekommunikationsbetreiber in dieser Länder ist Orange. Mhm. Die haben eigentlich quasi in jedem Land ihr Orange Money, heißt dieses Produkt. Ja. Und damit könnte man theoretisch fast alles bargeldlos bezahlen. Haben wir jetzt aber selber noch nicht genutzt, außer um unser Handy aufzuladen für Internet und Co. Wir bleiben halt da einfach bei normalem Bargeld. Mhm. Aber ich hatte auch zum Glück dieses Mal das große Glück, mal in einer Bank zu sehen, wie das dort abläuft, wenn jemand Geld abhebt. Mhm. Weil natürlich auch viele Sachen auch immer noch über Bargeld laufen. Und wir waren mal in einer, ich weiß gar nicht mehr, welche Stadt das war. Ich glaube, das war in Nisarekor oder wie die heißt, im Süden Gambia. Wollten wir Geld. Gambia? Nee, in Gambia, sag ich jetzt, in Guinea. Guinea, meine ich. Nach Nisser. Ja, ist ja nicht so wichtig. Ist nicht Erzähl so wichtig, die Geschichte. Heißt, waren wir in der Bank, um Geld zu wechseln. Mhm. Nicht viel, wir wollten irgendwie 200 Euro wechseln oder so. Und saßen dann, weil es gibt dort eigentlich quasi keine Geldwechselstuben oder so und auch das Geldwechseln an sich ist jetzt nicht so der alltäglichste, es macht halt auch nur der Chef in der Bank. Mhm. Da saßen wir kurz beim Chef im Büro und neben uns saßen einige Einheimische, die gerade Bargeld abgehoben haben. Also man muss dazu sagen, erstmal das Bargeld, wenn die abheben, es wird natürlich dann in so Bündeln Breite eines Bargeldscheins, so 15 cm mal 15 cm Bündeln, die damit so Backschnüren zusammengeschnürt sind, erstmal ausgeteilt. Der Kunde zählt auch nur die Anzahl dieser Bündel, die er bekommt. Ja, muss ja schnell gehen. Genau. Und einer neben uns hat Geld abgehoben, hat dann so den ganzen Schreibtisch quasi vor sich vollgestapelt, hat das dann alles in so einen großen Mehlsack reingestopft, den oben zugeschnürt. Und hat dann irgendwie versucht, diesen Mehlsack dann aus dieser Bank rauszuschleifen. Konnte den kaum heben. Mhm. Und ein anderer hat so einen Rucksack, den dann auch noch kaum so aufgeschultert bekommen hat. Und das ist, finde ich fand es sehr interessant mal zu sehen. Auch das in diesen ganzen, also auch in diesen ganzen Banken, man sieht immer irgendwo Leute, die den ganzen Tag nicht damit beschäftigt sind, Geldscheine zu zählen und zu solchen Bündeln zu verarbeiten. Mhm. Weil das die einzige Möglichkeit ist, mit so einer Währung, wo der größte Geldschein quasi ja 2 Euro sind, größere Beträge zu bezahlen. Naja, da muss man das bündeln, genau. Ja, ist schon unpraktisch, das stimmt. Ist aber die haben dafür einen großen Vorteil, dass ein Bankraub dort quasi sinnlos ist. Naja. Außer du fährst mit dem LKW in die Bank rein. Ja. Und hast deinen eigenen Gabelstapler dabei zum Aufladen. Mhm. Ja, ich habe das mit dem Orange Money mal verlinkt, da gibt es einen Wikipedia-Artikel, da ist alles genau erklärt, gibt es auch Fotos und so, das ist schon sehr interessant. Ja. Also klar, ne? So ein Mobiltelefon, automatisch wird das dann eben tatsächlich auch zu einem Zahlungsmittel. Klar. Genau, und das geht mit jedem Mobiltelefon. Also die meisten der Leute dort unten haben noch kein Smartphone. Viele haben noch so diese alten Nokias, wie es es bei uns vor 15 Jahren gab. Aber das funktioniert dann meistens über solche Service-Nummern, über irgendwelche Tastenkürzel, die man eingibt. Und so kann quasi jeder, also es hat eigentlich fast jeder ein Handy und jeder kann so Geld übermitteln und bekommen. Und das ist extrem praktisch. Ja. Ich musste sogar, ich glaube, in Liberia war das, als wir die, genau in Liberia, als wir unsere Handykarte gekauft haben für Liberia, musste ich immer in dem Antragsformular, muss man dann so Adresse und alles eintragen, da musste ich auch jemanden eintragen, der also quasi meine Erbfolge antritt. Ah ja. Ja, der dann im Fall meines, keine Ahnung, meines Ablebens oder irgendwas anderem, dann quasi berechtigt ist, mein Guthaben zu bekommen. Und wen hast du da angereicht? Jetzt nicht, aber. Tatsächlich hat sie dann der Handykartenverkäufer eingegangen. Aber, ja, okay, dann trage ich mich halt ein. Habe ich mir gedacht, okay, jetzt für die paar Euro, die vielleicht am Ende noch drauf sind, wenn ich das Land verlasse und wenn das Guthaben dann verfällt. Ja, dass er dich dann gleich irgendwie da, dass er dabei hilft. Bei einem nee, zum Glück nicht. Ja, das ist natürlich auch ein interessanter Aspekt, ja. Daran denkt man gar nicht, aber das ist natürlich für so ein Handyunternehmen ist das schon wichtig. Sie müssen ja dann irgendwas mit dem Geld machen, wenn der Mensch dann nicht mehr da ist, ja. Ja. Genau. So. Ja. Dann komme ich mal zu. Ich mach gleich mal weiter. Mach mal weiter. Ich möchte mal die Länder, die ich erstmal von der ganzen Reise fast am interessantesten fand. Also in Guinea warst du ja dann wahrscheinlich länger, weil das größer ist. Ja, wir sind da ein paar Tage durchgefahren, wobei wir relativ, wir waren ja zweimal in Guinea auf dieser Tour, beim ersten Mal eher flotter durchgefahren sind, weil wir ja direkt nach Sierra Leone wollten. Haben wir jetzt auch auf nicht allzu viel erlebt, wobei es war jetzt auch der einzigste Punkt der Reise nach dem Senegal, wo wir noch europäische Urlauber im Auto gesehen haben. Also irgendwo am Straßenrand standen plötzlich drei französische Wohnmobile, die eine Reifenpanne hatten, auf dem Weg Richtung Conakry. Aha, und das auch noch in Guinea. Ja, in Guinea. Und die hatten natürlich auch keinen Ersatzreifen dabei, weil uns ist einer entgegengekommen, der gerade ins nächste Dorf gefahren ist, um sich einen Ersatzreifen zu holen. Ja. Was finde ich auch nicht sehr gut vorbereitet war, aber die waren immerhin zu dritt unterwegs. Ja. Wie war die Verständigung in Guinea? In Guinea, ja, auch mit den rudimentären Französisch, das ich drauf habe oder das wir an sich drauf haben. Funktioniert eigentlich recht gut. Ja. Also auch die Leute dort unten nehmen sich eigentlich, egal wo man ist, Zeit einzuverstehen. Und mit Händen und Füßen funktioniert es immer. Genau, wobei, dann sind wir ja nach Sierra Leone gefahren, was den großen Vorteil hat, dass es quasi als Amts- und Lehrsprache ja Englisch hat. Genau. Und eigentlich jeder, der eine Schule besucht hat dort, Englisch, also zumindest brockenweise Englisch spricht. Ja. Und wir haben uns, also letztes Jahr sind wir über den großen Hauptgrenzübergang bei Kampia nach Sierra Leone reingefahren. Schön mit der Straße und alles, moderner Grenzübergang zwischen Conakry und Freetown. Und dieses Jahr wollten wir einen anderen Grenzübergang probieren bei Martina Wula. Der sieht auch schon auf der Karte hier relativ klein aus, führt nur so eine kleine weiße Straße hin. Und zwar schon vorher bewusst, dass die Straße dort nicht gut sein wird. Aber wir haben natürlich jetzt im Netz uns informiert und gesehen, dass da schon öfters mal Leute mit dem Geländewagen oder dergleichen drüber sind. Also wir sind dann auch dort drüber gefahren, aber haben uns quasi ab, also schon vor der Grenze war die Piste relativ schlecht. Und nach der Grenze auf Sierra Leone-Seite wurde die Piste zunehmend schlechter. Und irgendwann haben wir uns mitten im Urwald auf so einen grob ausgefahrenen, zum Glück trockenen Feldweg gefunden mit tiefen LKW-Spurrinnen, etlichen Wasserdurchquerungen, sehr interessanten Brückenkonstruktionen. Ja, Wasserdurchquerung, das ist ja auch interessant. Das hatte ich auf Martinique. Also das war so schön, wir fuhren eine ganz normale, ausgebaute Straße und dann gab es ein Warnschild und darunter stand das Wort G, also G-U-E mit Akzent. Und dieses Wort kam mir bekannt vor und während ich noch überlegte, wo ich das gesehen hatte, irgendwie in der französischen Literatur, dann sah ich auch schon, was es war. Dann fiel es mir auch wieder ein. Nämlich um die Kurve rum fuhren wir dann durch einen breiten Fluss. Ja. G heißt Furt, also Flussdurchquerung. Und ja, genau das war's. Und ja, das hat man sicherlich in Afrika öfter. Ja, nicht ganz so oft. Also wir hatten jetzt tatsächlich Wasserdurchquerungen nur in Sierra Leone. Mhm. Und auch echt nur, wenn wir abseits der gut ausgebauten Straßen waren. Mhm. Sobald irgendwo eine Straße geteert ist, gibt es eigentlich immer Brücken und selbst bei den besser gepflegten Pisten gibt es Brücken, beziehungsweise die meisten Länder, Guinea, Mali, Burkina Faso, sind auch relativ trocken, dass es dort auch kaum größer wasserführende Flüsse gibt. Ja. Aber wie gesagt, in Sierra Leone hatten wir das auf dieser Strecke, da sind wir dann Richtung Kamakawi gefahren, zwischen zwei Nationalparks durch, dem Kilimi-Nationalpark und dem Huatamba-Nationalpark. Mhm. Und haben in Kamakawi, dadurch, dass wir jetzt auch wieder mitten im Dschungel waren und kaum eine Lichtung gefunden haben, wo wir vernünftig übernachten konnten, uns dazu entschlossen, uns bei einem Hotel auf dem Hof zu stellen. Und da sind wir im White House gelandet. Mhm. Das White House sah aus wie eine Kopie des berühmten Weißen Hauses in Washington. Mhm. Und war auch dort von einem Sierra Leonen geleitet, der jahrelang in Kalifornien gelebt hat. Mhm. Und dementsprechend auch ein perfektes Englisch sprach und auch so ein bisschen auch diese amerikanische Art ein wenig drauf hatte, finde ich. Also alles sehr locker und hin und her und hat uns dann auch noch ein paar Sachen organisiert und der hat uns dann auch empfohlen, mal einen dieser Nationalparks zu besichtigen. Und zwar diesen Utamba-Nationalpark, an dem wir ja vorbeigefahren sind vorher. Der war noch mal knapp 20 Kilometer wieder entfernt. Und so haben wir gesagt, okay, wir bleiben jetzt heute hier und morgen früh fahren wir da in diesen Nationalpark. Natürlich wollten wir jetzt nicht mit unseren eigenen Autos dorthin fahren, weil die Straße, wir kannten die ja, wie die war. Und die war schon recht anspruchsvoll. Also haben wir uns auf Anraten des Besitzers vom White House dazu entschlossen. Wir verlinken es, ja. Mit Moped-Taxis zu fahren. Mhm. Also so kleine Motorräder, so 125, 250 Kubik sind so das standardmäßige Transportmittel dort in diesen Gebieten. Wie gesagt, mit einem normalen PKW kann man dort fast nicht fahren, Geländewagen sind teuer, aber so ein Moped kommt quasi überall durch. Mhm. Ja, klar. Ja, und dementsprechend gibt es halt dort auch sehr, sehr, sehr viele solche Moped-Taxis. Meistens sind da irgendwelche jungen Kerls drauf, die sich halt damit ihr täglich Brot verdienen. Ja. Dort haben wir dann auch 4 Stück gemietet. Also ursprünglich wurde uns empfohlen, pro Moped 2 Personen draufzusetzen, also Mitfahrer zu dritt. Mhm. Das war uns aber etwas, ja, nicht so ganz geheuer. Und da haben wir uns gesagt, okay, wir legen mal die zusätzlichen Euro drauf und nehmen lieber 4 Mopeds. Mhm. Und hatten eine recht wilde Fahrt dann quer durch den Dschungel mit diesen Jungs. Mhm. Also ich bin jetzt auch noch nicht so oft auf einem Moped als Sozio gefahren. Mhm. Und dann gleich über so eine holprige Strecke mit tiefen Furchen und auch diesen Wasserdurchquerungen und alles, Berg hoch, Berg runter. Es war schon an sich ein Erlebnis. Mhm. Ja. Genau, und jetzt kurz mal zu diesem Nationalpark. Den haben wir uns auch aus einem gewissen Grund angeschaut. Einmal gibt es weil es eine sehr landschaftlich natürlich sehr schön ist, mitten im Dschungel. Es gibt dort, ich glaube, zig verschiedene Affenarten, an die man relativ nah ran kann. Mhm. Und es gibt dort eine wilde Population von Flusspferden, die man auch besichtigen kann. Da haben wir, ja, man kann quasi in diesem Nationalpark, gibt es so ein kleines Strohhüttendorf, wo man halt auch übernachten könnte. Und dort kann man einen Guide buchen und der tut dann damit so einem Kanu irgendwie 2 Kilometer flussabwärts bis zu so einer Hippo-Familie erfahren, die man dann auch, ja, also man kommt jetzt nicht zu nah ran, ist auch gut so, weil Hippos ja, die sehen zwar sehr unscheinbar aus, aber sind doch recht gefährliche Tiere. Groß, ja. Also wir haben die uns quasi, wir waren auf der einen Flussseite und auf der anderen Flussseite war diese größere Hippo-Familie, ich glaube es waren glaube ich 10 oder 12 Tiere sogar, mit Jungen und allem. Und konnten beobachten, wie die immer wieder auftauchen, uns angucken, wieder abtauchen. War schon sehr, sehr beeindruckend. Ja, kann ich mir vorstellen. Vor allem, ich meine, man sieht zwar nicht so viele von den Tieren, wie wenn man im Zoo ist, wo man ja meistens dann so ein schönes Schauglas im Wasserbecken hat. Ja. Man sieht eigentlich nur den Kopf, aber man sieht halt die Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum. Ja. Oder zumindest in dem, was davon ja leider noch übrig ist. Weil der Urwald wird auch hier in Sierra Leone und auch in den ganzen anderen Ländern sehr rapide, sehr viel kleiner. Mhm. Ja. Es wird unheimlich viel Brand gerodet. Man fährt eigentlich ständig an irgendwelchen Waldbränden vorbei. Mhm. Wir mussten sogar, als wir in Sierra Leone reingefahren sind, mal einen kleinen brennenden Baum von der Straße zu schieben, weil wir direkt quasi direkt durch den Waldbrand durch sind. Mhm. Und es wird also einfach unheimlich viel Brand gerodet, um dort Palmölplantagen anzulegen. Naja, Palmöl ist ja so ein Problem, ja. Beziehungsweise, was ich auch in Guinea-Bissau gesehen habe, als sehr viele Cashew-Plantagen. Und was ich da auch gesehen habe, was mich etwas, ja, so dieses zweischneidige Schwert, da sind wir an einem Schild vorbeigefahren, Organic Cashew Plants. Mhm. Also eine Bio-Cashew-Plantage. Naja. Man dachte, ja, schön, hier war vorher Urwald. Naja. Ja, es mag zwar Bio sein, aber eigentlich auch nicht. Ja. Ah, ich habe hier gerade noch einen Reiseblock gefunden für Sierra Leone. Genau. Das werde ich auch mal verlinken, das sieht gut aus. Ich meine, Sierra Leone hat ja leider noch einen sehr schlechten Ruf aufgrund dieses sehr langen Bürgerkrieges, der aber auch schon wieder seit über 15 Jahren, glaube ich, vorbei ist. Naja, Sierra Leone ist ja doppelt sozusagen verwüstet worden. Erst durch den Bürgerkrieg und anschließend durch Ebola. Ja, wobei, als auch Ebola war, jetzt, also ich meine, es war zwar dann auch gerade in den abgelegenen Gebieten schlimm, aber es war nicht so extrem schlimm, wie man das immer bei uns vermuten lässt. Ah ja. Also es war auch relativ schnell dann eigentlich Ebola frei. Also ich glaube, der Bürgerkrieg an sich natürlich mehr Schaden verursacht. Ja, sicher. Aber mittlerweile ist, Sierra Leone ist eines der Länder, das, glaube ich, komplett ohne Reisewarnung vom Auswärtigen Amt auskommt. Das heißt, es ist sicherer zu bereisen als die Türkei. Ja. Nach aktuellem Stand und das ist es auch. Mhm. Und es gibt auch mittlerweile, habe ich vor kurzem gesehen, einige Reisegesellschaften, die zum Beispiel damit werben, bereisen sie jetzt Sierra Leone, bevor es jeder tut. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Also ich glaube, Sierra Leone ist eins dieser Länder, das tatsächlich in den nächsten Jahren als Urlaubsland für Leute, die Dschungel und dergleichen erleben wollen und Landschaft stark im Kommen sein wird. Mhm. Ich hoffe nicht zu stark, aber andererseits, ja, das ist halt auch wieder. Das ist genauso wie diese Palmölplantagen. Einerseits ist es schade, dass der Urwald abgerodet wird. Andererseits bringt es für die Einwohner richtig Geld. Also richtig, was heißt Geld? Auch für den kleinen Bauern halt einfach eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ja, ja. Ja, es ist halt wirklich eine zweischneidige Geschichte. Ja. Klar. Gut, ja, Sierra Leone ist wirklich interessant, wie ich sehe. Da gibt es sogar Wikivoyage, gibt es da Informationen. Also da kann man sich wirklich sehr schön informieren. Und wart ihr dann auch in Freetown? Nee, in Freetown waren wir nicht. Also wir versuchen eigentlich meistens die Hauptstädte eher zu meiden, weil die einfach größtenteils überbevölkert sind und einfach ein riesiges Verkehrschaos und die ganzen Hauptstädte sehen jeder gleich aus, sind meist ziemlich laut, dreckig. Das stimmt, das stimmt, ja. Da hat man echt mehr, wenn man draußen auf dem Land bleibt. So, wo ging es denn dann hin nach dann Sierra Leone? Richtung Liberia, wobei ich auch ganz kurz nochmal erwähnen muss, in zwei lustigen Geschichten erstmal, weil wir sind dann über Guinea gefahren, unserer Karte nach, wo auch eine schöne, zwar hier noch auf der Karte im Bau befindliche Bundesstraße angezeigt wird, wurde in Sierra Leone als Highway bezeichnet. Sind wir gefahren, aber es war auch nur einer so ein richtig grauenvoll ausgefahrener Feldweg mitten durch den Dschungel. Und dort haben wir dann auch in einem Dorf übernachtet, wo man dann mal einen Abend lang mit eine sehr lustige Diskussion, also eine Unterhaltung mit einem Dorflehrer dort hatten. Der uns natürlich auch immer über ein paar Hintergrundsachen aufgeklärt hat. Zum Beispiel, ja, hier Palmöl ist so die Cash-Cow des Landes, hat er gesagt. Ja. Und er ist ganz froh, dass er hier in diesem Dorf ist. Das fand ich sehr lustig, weil es direkt am Highway ist. Also an der Hauptverkehrsstraße. Ja, ja. Es war halt nur dieser läppische Feldweg. Ja. Ja. Ist halt auch wieder schön an Sierra Leone. Der englischsprachig, der Lehrer sprach sowieso sehr gutes Englisch. Wir konnten uns sehr detailreich mit ihm unterhalten. Haben festgestellt, dass auch so ein, ich meine, er war Mitte, schätze ich mal Mitte 30, dass bei denen auch alles genau wie bei uns ist. Er hat uns dann auch mal, weil er auch interessiert war über uns, hat er dann, haben wir dann immer dann irgendwann mal auf Gesprächsthemen gekommen, wie zum Beispiel über, dass er sich früher im Studium ja, hat er uns, weil er unsere Handys gesehen hat, hat gefragt, ob wir da Pornos drauf hätten. Ah ja. Weil er sich früher im Studium halt auch mal, wo sie Internet in der Uni hatten, welche runtergeladen hat und so, also als junge Kerls. Also es ist quasi überall das Leben ist gleich. Ja, ja, klar. Ja. Naja, auf jeden Fall, wir sind dann Richtung Liberia weitergefahren, haben dann in der nächsten Stadt festgestellt, in der nächsten Stadt vor der Grenze festgestellt, dass es einen leichteren Weg gegeben hätte. Aha. Weil ab Bo eine neue Piste gebaut wird. Hat uns aber natürlich dort, wir haben auch nicht gefragt, wir sind dann nach Karte gefahren. Keiner gesagt, aber das sind halt leider so Informationen, die bekommst du nirgendwo. Ja, ja. Also Kartenmaterial, egal welches, ob es jetzt Papierkarten sind, ob es Google Maps sind, selbst OpenStreetMap, das eigentlich mit eins der aktuellsten dort unten ist, sind in keinster Weise so aktuell, wie es man so brauchen würde. Und halt nur so ein grober Anhaltspunkt. Ja. Ja, wir sind dann von Sierra Leone weiter nach Liberia gefahren. Ein Land, wo jetzt noch keiner von uns war. Hatten gleich an, ich muss mal so sagen, die ganzen Grenzübertritte, mal abgesehen vom Senegal, laufen eigentlich sehr, sehr unproblematisch ab. Es wird zwar immer, wenn man irgendwie im Internet liest, erzählen Leute, ah, jede Grenze in Westafrika, die kostet so viel Geld, da musst du an jeder Grenze 500 Euro zahlen und so. Aber das erzählen ja nur Leute, die nie weiter als über die Rosso-Grenze gefahren sind. Ja. Die ganzen anderen Grenzen haben wir keinen einzigen Pfennig bezahlt. Wir wurden ein, zwei Mal nach kleineren Mengen Geld gefragt, das konnten wir einfach ignorieren, haben wir nicht oder ausdiskutieren. Es war also der kleine Versuch, hier mal dem Europäer ein paar Euro aus die Tasche zu ziehen, aber es war jetzt quasi kein Hinderungsgrund für uns. Nur auf der Grenze von Sierra Leone nach Liberia, genau auf der Sierra Leone-Seite noch, mussten wir in ein Büro rein, um unsere Impfpässe kontrollieren zu lassen, also in einer Gesundheitsstation. Und da saßen zwei Jungs drin, die sich jetzt anscheinend dachten, dass wir uns jetzt über den Tisch ziehen müssen. Und haben behauptet, dass uns irgendeine Impfung fehlen würde. Zwei von uns, also wir waren nur vier Personen. Zwei Impfpässe wären okay, zwei andere wären nicht okay. Und die könnten uns jetzt nicht drüber lassen. Aber da könnte man doch den Unterschied, war denn da ein Unterschied? Es war kein richtiger Unterschied. Wir haben relativ schnell gemerkt, dass sie sich irgendwas aus der Nase gezogen haben. haben. Die wollten dann, haben uns dann gedroht, ja, wenn nicht, dann müssen wir euch entweder jetzt hier impfen oder das bekommt keinem sehr gut oder wir müssen euch nach Freetown schicken und euch da impfen lassen und hin und her. Mhm. Vor allem gerade Impfungen, die wir, also es ging hier um die Cholera-Impfung, die wir aber hatten, die aber meist nicht im Impfpass eingetragen wird, weil es zu einer der Impfungen gehört, die man sich selbst verabreichen kann. Mhm. Bekommst du verschrieben und tust du dir, das ist so eine Schluckimpfung, kannst du dir zu Hause selber geben. Mit natürlich dann, musst du natürlich dann später im Impfpass nachtragen. Ja. Hatten wir nicht. Ja. Genau da, wegen hin und her, haben die halt diskutiert. Und da haben wir uns im Nachhinein echt geärgert, weil wir uns dann echt wegen von denen über den Tisch ziehen lassen, gezogen haben lassen und mussten dann, haben dann zweimal 50 Euro bezahlt. Im Nachhinein, also jetzt würde uns das nicht mehr passieren, weil wir jetzt ein bisschen schlauer sind und auch mittlerweile eine sehr schöne Taktik überlegt haben. Das haben wir dann auch später gleich mal ausprobiert. Wenn irgendwo an der Grenze einer nach Geld fragt, langt es schon vollkommen, wenn man entweder den direkt auf Anschluss fragt, ja, wenn ich jetzt zur Polizeistation vorher gehe und den frage, ob das korrekt ist, passt es dann? Dann, wenn die schon oft ganz klein oder wenn man halt echt hingeht und fragt, dann sagen die einem schon, nö, das kostet eigentlich nichts. Ja. Na, da haben wir uns, wie gesagt, leider über den Tisch ziehen lassen. Passiert einmal, beim nächsten Mal einmal schlauer. Auf der Liberia-Seite ging es dann um die Zollpapiere fürs Auto. Da war dann irgendwie der Chef im Büro nicht da. Und die Dame da drinnen war da auch irgendwie nicht so viel Lust, uns jetzt hier diese Papiere auszufüllen. Ja. Und hat dann auch gleich, wo wir rein sind, hat sie dann schon mit so einem Spruch angefangen, ja, ihr Chef ist jetzt nicht da und sie muss jetzt hier arbeiten, ob wir nicht was für Trinken für ihr hätten oder so. Irgendwie in die Richtung hat sie was gesagt. Das hat sie ein paar Mal wiederholt. Und wir haben auch gleich gemerkt, okay, die will jetzt irgendwas von uns. Und dann haben wir halt auch, dann ist halt einer von uns los und dann auch bei einer Polizistin, die vor uns sich um unsere Einreisestempel gekümmert hat, haben wir dann auch gleich nachgefragt, hat gesagt, nee, da braucht ihr nichts geben und sie kommt gleich. Hatte dann aber keine Zeit, aber das konnten wir zum Glück anderweitig lösen, weil während wir noch rumdiskutiert haben, hat die Dame, die da was von uns wollte, schon angefangen, die Formulare auszufüllen. Was schon mal sehr gut war. Und wir hatten auch, weil es bietet sich immer an, wenn man so kleine Geschenke, nenne ich es jetzt mal, dabei hat. Ja, ja. Also wir hatten zum Beispiel eine Hand, also wir haben erstmal so als Standardgeschenk für irgendwelche Leute als Dankbarkeit, haben wir Cappies dabei. Oder wir haben auch ein bisschen andere Sachen, zum Beispiel Parfüms oder dergleichen. Wir haben ja halt so ein Parfüm hingestellt. Hat sie sich erst sehr unbeeindruckt von gezeigt. Hat dann trotzdem widerwillig dann die Sachen ausgefüllt, uns gezeigt, dass sie jetzt eigentlich keine Lust hat. Aber dann, als alles fertig war, ist mit sich ihre Miene umgeschlagen und sie hat freudestrahlend den anderen Leuten an der Grenze dann gleich hier Parfüm unter die Haare gehalten. Oh, guck mal, was für ein schönes Parfüm ich jetzt geschenkt bekommen habe. Das geht ja. Ne? Kleine Geschenke halten die Freundschaft. Ja, nö, aber muss das auch vorhin, das heißt von der liberianischen Botschaft und diese Hemdsärmlichkeit der Amerikaner erwähnt hast. Also, ich meine, Sierra Leone ist schon ein bisschen amerikanisch geprägt. Aber Liberia ist echt extrem. Ja, klar. Und das sind Amerikaner. Du merkst das auch sofort. Also natürlich wie in den vorherigen Generationen. Ja, ich habe ja gerade. Das erhält sich ja. Ich habe ja gerade von dieser einen Polizistin erklärt, die uns hier die Ausweise gestempelt hat. Und die hat uns in so einem richtigen, wie aus so einer amerikanischen Fernsehserie erzählt, ja, es muss das und das, sie ist dafür zuständig, sie ist die und die und sie macht jetzt das und wie so eine richtige amerikanische, also die Uniform sah sehr amerikanisch aus und alles. Ja. Also es ist in dem Land ist eh alles amerikanisch. Die Autonummernschilder und ja, Preise, wenn man, also auch Handypreise und dergleichen von Karten, ist alles nur US-Dollar angegeben. Die haben zwar ihren eigenen liberianischen Dollar, aber irgendwie Preise in Läden und so wird irgendwie alles mit US-Dollar gemacht. Man kann auch ganz normal überall mit US-Dollar bezahlen, bekommt dann halt meistens liberianische Dollar als Wechselgeld raus. Das ist, glaube ich, auch gekoppelt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Können wir da mal gucken. Kann sein. Was uns sogar ein bisschen ihnen ein kleines Problem gegeben hat, weil wir waren halt aus Westafrika gewöhnt, dass überall Euro funktioniert. Naja. in Liberia ist, Liberia und auch Sierra Leone sind quasi die einzigen Länder, wo das nicht so ist. Mhm. Da wollen die überall diesen merkwürdigen US-Dollar. Mhm. Ja, Währung ist offiziell. Liberianischer Dollar und der US-Dollar sind beide koofizielle Währungen. Genau. Mhm. Und ich glaube, der liberianische ist auch an den US-Dollar gekoppelt. Aber das weiß ich nicht genau. Hm. Ah ja, ja, genau, das liegt eben an dieser Geschichte. Steht hier sogar drin, in der Wikipedia. Dadurch, dass sie alle aus den USA kamen, oder viele aus den USA kamen, hat man das eben, ja. Ja. Dooferweise haben wir das Ganze erst gemerkt, als wir im Land drinnen waren. Ich meine, wir haben es davor an der Grenze, laufen meistens Wechsler rum. Da konnten wir ohne Probleme mit Euro in liberianische Dollar wechseln. Mhm. Aber im Land selber fiel es uns dann extrem schwer. Also hatten wir eigentlich dann später keine richtige Möglichkeit mehr, irgendwo Geld zu wechseln. Ja. Mhm. Weil uns halt einfach diese US-Dollar gefehlt hatten. Mhm. Ja, müsst ihr das nächste Mal mitnehmen. Ja. Genau. Genau, was ich kurz noch erzählen kann. In Liberia haben wir dann einen Zwischenstopp in Robertsport eingelegt. Es war das ehemalige touristische Zentrum des Landes. Mhm. Dort gab es ja auch einen Bürgerkrieg. Vor dem Bürgerkrieg und alles. Und das ist ein traumhafter Urlaubsort. Mhm. Hat so ein richtiges Karibik-Feeling. Also Robertsport ist ja ganz... Ja. Liegt an einem großen, ans Meer gekoppelten See, dem Lake Piso, in dem es auch Seekühe gibt. Mhm. Und es ist ein traumhafter Ort. Mhm. Also, wir haben uns leider jetzt nur Nachmittag aufgehalten dort. Mhm. Aber ist auch einer der wenigen Orte, wo es mittlerweile wieder außerhalb von Monrovia ein Touristen, also was heißt Ressort, eine Lodge gibt. Direkt am Strand gibt es so ein kleine, ja, so ein Pseudo-Campingplatz mit ein paar Hütten. Aber da merkt man auch, dass hier langsam der Tourismus wieder am Kommen ist, weil die Grundstücke nebendran, haben wir erfahren, sind schon wieder alle an irgendwelche Investoren verkauft, die jetzt da anfangen wollen, irgendwelche Hotels oder dergleichen hinzubauen. Mhm. Ja. Aber Robertsport, das ist, glaube ich, so für die, glaube ich, in den nächsten Jahren auch hier richtig so ja, ich werd's bekannt mal, Urlaubsport. Ich werde es mal verlinken. Ja. Ich kenne diesen und andere Orte aus Liberia, vor allen Dingen von einem Song von Dave Van Ronk. Chicken is nice, heißt der Song. Und da werden all diese Orte in Liberia besungen. Deshalb kam mir jetzt ich hatte jetzt wirklich Robertsport, das habe ich da schon mal irgendwo gehört. Ja, das kommt aus dem Lied, kann ich verlinken. Natürlich. Ist auf jeden Fall echt ein traumhafter Ort. Ich meine, das ganze Land ist wie auch die anderen Länder, landschaftlich sehr traumhaft. Mhm. Wir haben auch, bevor wir nach Robertsport gefahren sind, in der Nähe wieder eine Wildübernachtung gemacht und hatten zu unserer Überraschung Glück, dass wir von der Straße abgefahren sind, ein paar Meter durch den Wald durch, wir plötzlich auf einer riesigen Graswiese, also Lichtung standen. Mhm. Was wir eigentlich da auch nicht erwartet hätten, vor allem, weil die ganzen Wege, die wir vorher abgefahren sind, war überall Wald, Wald, Wald. Und da haben wir auch von einigen Passanten, die aus dem nächsten Dorf vorbeikamen, erfahren, dass hier noch vor dem Bürgerkrieg eine große Viehweide war. Mhm. Die aber natürlich jetzt leider durch den Bürgerkrieg, der Besitzer ist damals gestorben und keiner hat es weitergemacht. Mhm. Aber gab es auch den Bürgerkrieg auch, glaube ich, richtete er sich besonders gegen diese privilegierten Schichten, die halt die Nachfahren der Amerikaner waren oder sind auch immer noch. Ja. Aber ich glaube, das ist jetzt auch überstanden. Und auch da hat es mit Ebola nochmal große Probleme gegeben. Aber gerade nochmal zum Bürgerkrieg. Also man merkt gerade in Sierra Leone und auch in Liberia enorm, dass die Leute keine Lust mehr auf sowas haben. Ja. Also die sind jetzt echt froh mit dem Status, wie es jetzt ist. Das ist ein Wirtschaftswachstum und so. Und du hast so richtig, also das ist echt etwas Positives, dass die einfach keine Lust mehr auf irgendwie so Krieg, auf sich gegenseitig die Köpfe einschlagen für nichts haben. Ja. Und das ist, finde ich, so eine richtig schöne Stimmung auch in diesen Ländern. Auf jeden Fall. Also ja, nun weiß man nicht, vor dem Bürgerkrieg haben ja auch, also ich kenne zufällig jemanden, der da als Tropenmediziner in Iberia war. Und der hat halt auch erzählt, dass er vor dem Bürgerkrieg nicht damit gerechnet hat, dass es zum Bürgerkrieg kommt. Ja, das ist leider meistens so. Aber jetzt ist stimmungsmäßig sehr positiv. Die ganzen Länder sind im Aufbau. Ein Großteil der Bevölkerung wurde, also ich meine, über 50% in diesen Ländern sind ja meistens unter 18 Jahre, haben also quasi diesen Bürgerkrieg nie auch aktiv mitgemacht, kennen also quasi nur die friedliche Zeit. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie sich diese Länder die nächsten Jahre entwickeln. Ja, wie ist das denn, wo wir gerade bei Chicken waren, was isst man denn so? Das ist tatsächlich, also Hühnchen ist natürlich eines der Hauptfleischquellen. Ja, klar. Also wir haben auch auf dieser Tour öfters mal mittags in kleinen Restaurants angehalten, die zwar lustigerweise alle sehr ausführliche Speisekarten hatten, aber es gab meistens nur Chicken or Fish. Ja. Aber das ist ja klar. Das ist aber in vielen Ländern so. Ich meine, selbst bei unserem Aufenthalt da in Galicien, Nordportugal, da war auch immer, da musste man das nehmen, was kam. Und es gab da manchmal so eine Minimalauswahl zwischen Fleisch und Fisch. Ja, aber es gibt eigentlich meisten, also man bekommt fast überall dann irgendwie Hühnchen mit Pommes. Ich bin reich. Ich dachte, du bist reich. Ja, auch, aber so, das ist so, also ich habe auch mit diesem Lehrer in Sierra Leone geredet, so, wenn er ins Restaurant geht, dann ist er auch meistens, also es gibt eigentlich in den ganzen, überall diese klassischen Reisgerichte. So Reis mit irgendeiner sehr würzigen Soße meistens. Genau, ja. Oder mit Zwiebelsoße oder so. Genau. Verschiedene. Ja. Diese Gerichte kosten auch meistens fast nichts. Irgendwie für eine riesige Portion 1-2 Euro, die man kaum gegessen bekommt. Das Hühnchen ist meistens etwas teurer. Ja. Da kostet dann schon so eine Portion 5-6 Euro. Und das hat auch dieser Lehrer, hat es auch, also die bezeichnet es auch dort unten als westliches europäisches Essen. Das ist dann auch schon etwas Besonderes. Ja. Ja, wollen wir weiterreisen? Wir können weiter. Wir haben ja bei unserem Gastgeber nur bedingt Zeit. Deshalb. Ja. Wie sind wir von dazu? Du hast noch viel vor dir. Ja, ich habe noch viel vor, wobei ich zu Liberia noch kurz was sagen muss. Erstmal Monrovia. Ja. Warum sich die Leute fragen, warum wir in Ungarn durch Hauptstädte fahren. Bei Monrovia mussten wir durch, sind dort im Berufsverkehr gelandet. Es gibt quasi nur eine Straße rein, eine Straße raus. Ja. Und wir haben, glaube ich, für 10 Kilometer 4 Stunden gebraucht. Ja. Es ging nichts in dieser Stadt. Ja. Überall gab es so kleine dreirädrige Tuk-Tuk-Taxis, die haben quasi 4-5 Reihen nebeneinander die Straße versperrt, haben sich überall reingequetscht. Da ging gar nichts mehr. Also das will man einmal mit, das nervt einen einfach schon nach einer Stunde, und wenn man dann noch 3 Stunden vor sich hat, dann will man da raus. Ja. Und was ich noch zu Liberia sagen will, wir haben uns dann im Norden, wir wollten ja wieder Richtung, wir sind Richtung Kanda gefahren und wollten erst dort über die Grenze, haben dann aber abgebogen, sind noch etwas länger durch Liberia gefahren und sind bei Yekeba über die Grenze, weil wir zufälligerweise übers Internet erfahren haben, dass es dort eine alte aufgelassene Eisenerzberg, also ein altes aufgelassenes Eisenerzbergwerk gibt, das sich mittlerweile in einem Naturreservat befindet. Und das wollten wir uns näher anschauen, haben wir dann auch gemacht. In der Hoffnung, dort auch noch alte Baumaschinen zu sehen, die wir auch auf Bildern im Internet gesehen haben. Aber leider wurden die 2 Jahre vorher abtransportiert. Dafür wurden wir bewohnt mit Wir waren mitten auf einem Berg in so einem alten Tagebaubergwerk mit so einer riesigen Grube in den Berg rein und mit einem traumhaften See. Mhm. Also. Wo ist das und wie heißt das? Das ist in Vallecheba, hier. Also und, in Liberia. Ja, Liberia, direkt an der Grenze nach Guinea rüber. Mhm. Vallecheba. Da gibt es auch eine neue Eisenerzbergwerk direkt ja, nebendran. Das musst du mir mal nochmal zeigen. Ja, mach mal das Licht an, ja. Man sieht das nicht. Ja, das wird nicht viel heller hier. Direkt hier. Also ursprünglich wollten wir hier über die Grenze bei Kanda und sind dann jetzt hier nach Vallecheba gefahren. Und hier gibt es dann diesen Nimba Strict Nature Reservat, mhm, der sich quasi über Guinea, Elfenbeinküste und Liberia erstreckt. Wie war das? Nimba Strict Nature Reservat. Mhm. Dann suche ich. Genau, und dort gibt es diese alte Eisenerzbergwerk. Und also das ist gerade so, aber für mich einer der Höhepunkte der Reise, weil man in diesem riesigen Bergwerksanlagenkomplex komplett alleine ist. Also es waren quasi nur wir vier da und eine traumhafte Kulisse. Ja. Das ist, ja. Ja, da gibt es sogar einen Wikipedia-Artikel. Genau. Aber ich nehme mal die UNESCO-Seite. Muss ja nicht immer nur die Wikipedia verlinken. Da gibt es zwar leider jetzt nicht so schöne Bilder, aber gut. Ja, man findet relativ wenig Informationen darüber. Es gibt, glaube ich, 1-2 Reiseblogs von Leuten, die dort waren, die ein bisschen über dieses Bergwerk schreiben. Mhm. Was auch noch ganz lustig war, diese Stadt Vallecheba gehört quasi vollständig einer Mining Corporation, die dort dieses neue Eisenerzbergwerk angelegt hat. Mhm. Und da kommt man sich tatsächlich wie in so einem Film vor, weil man man fährt vorher noch eine Polizeikontrolle und die nächste Kontrolle, die kommt, hat dann plötzlich Firmenuniformen an. Mhm. Man sich dann richtig hier anmelden muss und plötzlich gibt es keine Polizei mehr, sondern überall nur noch so Sicherheitskräfte von so einem Großunternehmen. Mhm. Ja. Ist auch mal sehr interessant. Ja. Auf jeden Fall, ich mache mal jetzt hier wegen flotter weiter. Ja. Sind wir dann zurück nach Guinea gefahren. Und wollten dann Guinea Richtung Bamako, also nach Richtung Mali wieder durchqueren. Unterwegs haben wir noch auf der Karte gesehen, dass es bei dem Ort Keruane eine Burgruine gibt, die auf der Karte verzeichnet ist, die Tata de Samori, was uns etwas gerätselt hat lassen, was das denn jetzt ist. Mhm. Man hat auch im Internet jetzt nicht sehr viel darüber gefunden. Auf jeden Fall war das eine alte Festungsanlage von einem Samori, das war irgend so ein alter Freiheitskämpfer und Führer von Guinea von vor 120 Jahren, glaube ich. Da wurden wir leider etwas enttäuscht. Es gab da noch eine Ruine, da war nicht sehr viel mehr von da und die war komplett eingehaust. Man hat also quasi nichts davon, also es war nur noch dieses Eingangstor zu dieser ehemaligen Burgruine und das war eingehaust und ja, man war mal schön da gewesen zu sein, aber nochmal hinfahren würde ich nicht mehr. Mhm. Okay, dann was kommt als nächstes? Du hast ja noch ein Land, ne? Ja, ich habe noch ein Anzeichen gehört. Wir sind durch Guinea durch. Das hatten wir schon, Guinea? In Guinea hatten wir auch, müssen auch noch ein Foto von zeigen, eine sehr interessante Fährüberfahrt mit Holzbooten. Mhm. Weil dort anscheinend an dem Fluss die eigentliche Stahlfähre irgendwann mal den Geist aufgegeben hat. Mhm. Hat man dort einen Fährbetrieb durch Fährschiffe gebaut aus Pirogen. Pirogen sind diese großen Fischerboote, Holzboote, ja. Zwei Stück aneinander, große Planken drüber und dann fertig ist die Autofähre. Mhm. Müssen wir mal ein Bild verlinken. Ist optisch sehr interessant. Genau, und dann geht's nach Mali. Ich meine, Mali ist ja jedem eigentlich bei uns aus Nachrichten bekannt, wegen dieser Nord-Mali-Krise. Genau, ja. Und jeder denkt, oh mein Gott, der war in Mali und ich meine, es sagt ja eh jeder über die Länder da unten, oh mein Gott, wie kann man nur da hinfahren, da ist doch so gefährlich. Aber der Südmali ist absolut unbedenklich ungefährlich. Mhm. Der Norden ist zwar nicht mehr von der Regierung Mali kontrolliert, aber der Süden, also ich war fast vollkommen unbedenklich. Also ich habe mir zu keiner Seite irgendwie einen Kopf gemacht, habe mich zu keiner Zeit in irgendeiner Weise unsicher gefühlt, nichts. Mhm. Dort sind wir nach Bamako gefahren. In Bamako gibt es auch noch einen der letzten aktiven Campingplätze in Mali. Wobei Campingplatz kann man es eigentlich nicht mehr nennen. Es heißt zwar noch so, Le Campement. Mhm. Aber die sind eigentlich da nicht mehr darauf eingestellt, dass dort jemand campen will. Mhm. Auch von einem Franzosen, der dort runter ist, gegründet. Ursprünglich, wie gesagt, als Campingplatz. Und relativ schnell zur Bungalow-Anlage umgebaut. Mhm. Und mittlerweile ist das Ganze auf einem Ferienanlagenniveau wie jede 4-5-Sterne-Anlage, die man so bei uns im Katalog buchen kann. Ja, das ist aber auch, glaube ich, in Frankreich eine Tendenz. Ja. Also deshalb. Ist ein traumhafter Ort mit traumhaften Pools zwischen den Fels reinbetoniert und so. Und man kann super essen. Und echt mal, wenn man so mehrere Tage vorher nur wild gecampt hat, eine ziemliche Erholung. Mhm. Wobei hier ist auch sehr schön zu sehen, wie schnell diese afrikanischen Städte wachsen, diese Hauptstädte. Weil noch vor 5-6 Jahren, weiß ich von einem Bekannten, war dieses La Campement quasi weit außerhalb der Stadt gelegen. Mhm. Also echt nicht nah dran. Mhm. Und jetzt wächst diese Stadt schon so langsam richtig um dieses ganze Grundstück außenrum. Ja. Also die nächsten Wohnhäuser stehen quasi schon direkt an der Mauer nebendran. Mhm. Und man sieht auch, dass das in spätestens 2-3 Jahren komplett von der Stadt geschluckt ist. Ja. Also mhm. Man kann auch diese afrikanischen Städte, wenn man da 2-3 Jahre nicht war, ich glaube, man kennt die Außenbezirke nicht mehr wieder. Hm, das denke ich auch. Das ändert sich alles auch. Ja, enormes. Durch das Wirtschaftswachstum. Ja, und so ist enormes Wirtschaftswachstum, Bevölkerungswachstum. Ja. Die Wirtschaft konzentriert sich meistens auf die Hauptstädte, dementsprechend wachsen die groß. Und, und so weiter, ja. Ja. Genau. Mali ist auch landschaftlich wieder sehr steppenartig, wüstig, mhm. macht auch dann die Übernachtungsplatzsuche dementsprechend einfacher und schöner. Mhm. Also ihr wart jetzt nur in Südmali? Wir waren nur in Südmali. Wir hatten ursprünglich den Plan, Richtung Mopti raufzufahren. Mhm. Das ist dann quasi so die nördlichste Stadt, die man noch befahren kann. Mhm. Weiter nördlich gibt es dann noch das berühmte Timbuktu. Mhm. Das gehört aber offiziell nicht mehr zu dem kontrollierten Gebiet. Mhm. Also und ob man dorthin fahren kann, offiziell laut Auswärtigen Amt natürlich nicht. Mhm. Wir haben mit einigen Einheimischen schon mal geredet, die haben gemeint, kein Problem dahin zu fahren. Das ist so, weiß man es nicht. Ja. War aber gerade so dieses Gebiet zwischen Mopti und Timbuktu war auch noch bis vor einigen Jahren ein beliebtes Tourismusgebiet, weil es da viele Flüsse gibt mitten in der Wüste. Der Niger fließt an Mopti vorbei, fließt er quasi bis hoch nach Timbuktu und dort war das typische Touristenprogramm. Man hat sich ab Mopti mit Timbuktu mit einem Schiff hochfahren lassen, mit so einem Holzschiff. Mhm. Aber zurzeit ist da leider nichts mehr. Ja. In der Nähe vom Mopti ist auch das sogenannte Toganland. Das wollten wir uns eigentlich auch, war mal letztes Jahr, wollten wir uns eigentlich dieses Jahr mal genauer anschauen. Da gibt es einige Felsendörfer, die in den Fels reingehauen sind. Habe ich aber letztes Jahr leider nicht geschafft zu sehen und dieses Jahr auch nicht. Mhm. Aber da sind Gebiete, also ist eigentlich fast schade, dass es zurzeit so schwer ist, diese zu bereisen. Wobei, so schwer ist es eigentlich auch gar nicht. Naja. Naja, Das führt uns natürlich dann auch zu deinen Plänen, die du noch alle machst. Ah nee, ein Land fehlt uns ja noch. Ein Land fehlt, fehlt noch Burkina Faso. Ja, ja, genau. Muss ich jetzt gerade so sagen. Ich meine, Leute fragen mir immer, wenn ich von den Ländern erzähle, oh je, wie kannst du da noch hinfahren? Da ist es doch so gefährlich. Das einzige Land auf der ganzen Tour, wo es tatsächlich direkte Reisewarnungen dieses Mal für gab, war Burkina Faso. Wo die Sicherheitslage etwas kritisch war, wo man auch immer wieder was in den Zeitungen gelesen hat. Wo auch das Auswärtige Amt definitiv gesagt hat, nee, fahr da nicht hin, Reisen nach Burkina Faso vermeiden. Wir haben es trotzdem gemacht. Wir wurden zwar auch an der Grenze, haben uns dann die Zöllner gesagt, ja, wir heißen euch willkommen, aber es tut uns leid, unser Land ist gerade nicht ganz so sicher wie sonst. Haben uns trotzdem weiterfahren lassen. Wobei auch wieder so eine Sache ist mit der Sicherheitslage. Man liest zwar relativ viel, dass da was passiert, aber das, was man immer liest, tut sich meistens immer alles gegen Leute in Uniform richten. Naja, naja. Also wenn da jetzt irgendwelche Dörfer aufständisch werden oder so, aus welchen Gründen auch immer, dann hat jetzt da keiner vor, als auf irgendeinen Touristen loszugehen. Die wollen da lieber irgendwelche offiziellen Staatsleute oder dergleichen oder Polizisten oder so lynchen. Ja. Trotzdem, man hat ein bisschen so ein leicht mulmiges Gefühl gehabt. Aber wir sind durch Bobo Dilasio nach Uaka gefahren. Man hat eigentlich nichts davon gemerkt, dass da irgendeine angespannte Sicherheitslage sein soll. In Uaka lief das Leben ganz normal ab. Wir sind an einem Autohaus vorbeigefahren, wo gerade eine Neuwagenvorstellung war mit großem Fest und allem. Und irgendwelchen Schaustellern und Zeug, also. Ja, da war er ja gerade schon in einem richtigen Ort für den Verkauf eures Autos. Ja, wobei da der einzige Nachteil, den wir dadurch bemerkt haben, ist, die Leute haben halt einfach zur Zeit nicht so viel Geld. Ja, ja. Wir haben dann versucht, unsere Autos zu verkaufen und sind immer wieder mal bei Leuten gekommen und gesagt, ja, sie würden schon kaufen, aber sie haben halt einfach gerade das Geld dazu nicht. Also auch einige Autohändler oder Werkstätten. Wir hatten auch eine Werkstatt, die wollten uns unbedingt zwei Autos abkaufen, konnten uns aber nur eins abkaufen, weil es auch nur für dieses eine gerade so das passende Geld sich zusammenleihen konnten bei Bekannten und Verwandten. Ja. Und die haben uns halt eben auch erzählt, dass zur Zeit ist es halt einfach schwer an Geld zu kommen. Ja. Aber sonst haben wir jetzt direkt nichts gemerkt. Wie gesagt, auch die anderen Länder, man hört immer sehr viel Schlimmes, aber meistens von Leuten, die halt noch nie dort waren, die auch nur was von irgendwelchen Leuten gehört haben. Naja, klar. Ja. Genau. Und da habt ihr, von da aus seid ihr dann zurückgereist? Wir sind von Uaka zurückgeflogen, haben quasi Autos verkauft. Als die Autos verkauft waren und wir das Geld in der Tasche hatten, Flüge gebucht und durften dann auch mit Turkish Airlines über Istanbul zurückfliegen mit einem topmodernen Flugzeug, erst vor kurzem in Dienst gestellt, vom Typ Boeing. Ah, Boeing 737 Max. Max 8, genau. Ach. Ich habe es überlebt. Ja, das ist so. Das war tatsächlich, da würde ich mir ein T-Shirt machen. Ich habe Boeing Max überlebt. Im Endeffekt war, glaube ich, dieser Flug so im Nachhinein gesehen das gefährlichste der ganzen Reise. Ja, das könnte sein. Das können wir nicht. Aber es war ein echt schönes Flugzeug, kann man nichts gegen sagen. Ja. Ist auch gut geflogen zum Glück. Ja, ausnahmsweise. Ja, was sind denn deine weiteren Pläne? Wo willst du denn jetzt noch hin? Also meine weiteren Pläne, erstmal die direkten Pläne sind, in der Woche wieder zur Tasten-Diesel-Rallye aufzubrechen. Und dann weiterführende Pläne sind, ich meine, Westafrika habe ich jetzt mit zwei Reisen relativ durch und ich würde gerne mehr neue Länder sehen. Und da ist eigentlich echt der konkrete Plan, einfach mal bis Südafrika durchzufahren. Oh, ja, das ist weit. Ja, das ist, es ist erstmal weit. Es sind, glaube ich, 14 oder 15 Länder auf dem kürzesten Weg. Und das ist jetzt auch nichts, was man jetzt so von heute auf morgen, glaube ich, machen kann oder sollte, was noch wesentlich mehr Vorbereitung erfordert. Weil man nämlich natürlich wegen den Visas, man dann natürlich auch das Problem hat, dass man eine ganze Menge Visas vorher beantragen muss. Ja, ja. Und dass man sich auch damit befassen muss, wie lang ist denn so ein Visa ab Beantragung gültig? Naja. Ich meine, wir haben jetzt eigentlich mal so geplant, wenn wir so eine Reise machen, die auch relativ zügig durchzuziehen, also von der Reisedauer her selbst. Ja. Und halt eben auch wieder mit PKWs. Mhm. Wie wir jetzt quasi schon die letzten Touren gereist sind, um einfach für uns selber den Beweis zu haben, das Ganze ist machbar, ohne Probleme, ist für uns machbar mit einem PKW, mit vernünftiger Vorbereitung von Europa bis nach Südafrika durchzufahren. Aber das ist jetzt nichts, was jetzt direkt im nächsten Jahr oder so angesetzt ist, also frühestens in, schätze ich mal, 2 oder 3 Jahre. Ja. Und was dazwischen noch kommt, ob dazwischen noch die ein oder andere Reise dazukommt, das weiß ich jetzt noch nicht. Es ist ja mittlerweile doch eher schon eine recht spontane Sache. Ja, ja, naja, du kennst dich inzwischen aus und kannst das auch spontan machen. Ja, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Dann wünsche ich eine gute Reise und dann kannst du beim nächsten Mal ja noch mehr erzählen. Das ist ja unerschöpflich. Ja, und müssen wir beim nächsten Mal mehr Zeit einplanen. Genau, genau.